Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn du erst mal alt bist? Ja, dann zahle ich doch da wohl erst recht nichts ein. Dann latschst du schön zum Sozialamt. Ja, mein Gott, überlegst du dir, was du in 30 Jahren machst? 30 Jahre? Wie jung hältst du mich? Wieso? Mich trennen noch 3-4 Jahre von der Rente. Na ja, dich, aber du verlangst von mir, dass ich mir Gedanken darüber mache, wovon ich in 30 Jahren lebe. Wieso? Aber demonstrierst du denn nicht dafür, dass du mal schön Sozialhilfe kriegst? Mann, ich verstehe das mit dem Demonstrieren immer nicht. Warum kann man für sowas nicht einfach mal was tun? Verdammt. Ach so, was denn? Naja, ich in meinem Fall müsste zum Beispiel meinen Job schmeißen. Ja, ist auch eine gute Idee. Dann würde ich doch auf alle Fälle Sozialhilfe bekommen. Ja, klar. Und dann würde ich auch automatisch Hartz IV bekommen und müsste erst recht nicht dagegen demonstrieren. Ja, dann kannst du aber mit Hartz IV, glaube ich, bist du gut bedient. Obwohl, eigentlich heißt es ja dann Arbeitslosengeld 2, oder? Kann sein. Also wenn ich mir recht überlege, ich glaube, ich mach das. Natürlich ist das besser, als wenn sich jeder selber um sein Spalierobst oder um seine Gesundheit oder um seinen Zahnersatz kümmert, sondern ja. Und stattdessen sich eher in so einem solidarischen Zusammenhang aufgehoben wissen kann. Jeder für sich selbst Geld verdient. Das ist echt scheiß Kapitalismus-Kacke. Genau. Ich rufe sofort an, dass ich morgen nicht mehr komme. Da siehst du. Hallo. Ich komme ab morgen nicht mehr. Ich räume dann nächste Woche meinen Spind aus. Tschüss. Herzlich willkommen beim Festival der schlechten Laune. Okay. Mann, ich bin total gespannt, was jetzt alles passiert. Ja. Ich meine, erzähl doch mal, du musst es ja wissen. Man wird jetzt wahrscheinlich erstmal unheimlich phlegmatisch, stimmt's? Genau. Und erstmal wandern so die Mundwinkel nach unten. Die Augen werden trübe. Ja. Die Fröhlichkeit schwindet. Man altert plötzlich viel schneller. Die Haut wirft Falten. Naja, davon ganz abgesehen, aber auch das Gemüt. Wird einfach gebrechlich mit der Zeit. Geht dann an Krücken irgendwann. Ja. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man nicht allzu sehr darunter leidet. Ja. Weil dann wäre das ja alles nicht mehr schön und als Krankheit zu begreifen. Ja, wenn man darunter leidet, dann kann man wohl sagen, dass es wahrscheinlich eine Krankheit ist. Naja, aber es gibt ja auch Leiden, die keine Krankheit sind. Welche denn? Traskaidekaphobie zum Beispiel. Traskaidekaphobie? Ja. Woran leidet man, wenn man an Traskaidekaphobie leidet? Man leidet an der Angst vor der Zahl 13. Echt? Ja. Kann doch jeder. Ja, tut ja auch fast jeder heutzutage. Ja, das ist aber auch ganz gut. Echt, findest du? Das finde ich ganz total wichtig, dass man wieder ein Feindbild hat. Ja. Ja. Wobei viele noch ganz andere Feindbilder haben. Welche denn? Na, vornehmlich doch solche wie Schröder, Bush, Putin. Wer ist denn jetzt der Feind? Bush. Bush meinst du ist der Feind? Ja, klar. Bush ist der Feind. Ach, das ist überhaupt so. Keine Frage. Mein Lieber, bei dir ist doch aber so ein subkutaner Anti-Amerikanismus durchaus rauszuhören, oder? Nee? Welches Feindbild hast du denn? Na, Schröder. Na siehst du, deswegen willst du ja doch nicht gleich Anti-Germanismus unterstellen lassen wahrscheinlich, oder? Das Experiment war also der freiwillige Gang in die Arbeitslosigkeit. Der Gedanke, nicht eigenbrötlerisch bei Karstadt meine Brötchen zu verdienen, sondern stattdessen der Hartz-IV-Gemeinschaft beizutreten, war zu verlockend, um nicht den ohnehin miesen Job an der Kasse zu schmeißen. Allerdings gab es ein kleines Problem. Fällt mir was ein. So Sache. Guck mal, wenn ich jetzt arbeitslos bin, dann habe ich doch wahrscheinlich am Ende auch viel weniger Geld zur Verfügung, oder? Ja. Das heißt, es wäre eigentlich ganz sinnvoll, sich noch einen Nebenjob zu suchen. Ja, kann man machen. Das wäre zwar wahrscheinlich illegal, aber man würde ja damit das Bruttosozialprodukt aussteigern. Deswegen müsste man nicht so ein schlechtes Gewissen dabei haben. Entlasse den Berliner Haushalt. Genau, am Ende ja schon. Was willst du denn da machen? Naja, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie Fahrradkurier. Fahrradkurier? Ja. Boah, ja. Na, da verdient man sich doch auch dumm und ja, dämlich. Nee. Da verdient man doch bestimmt fünfstellig im Monat. Quatsch. Wieso denn? Ich habe auch schon überlegt, ob ich Fahrrad... Aber ich bin so schlecht, die Bandscheibe erstens, und dann bin ich so schlecht auf der Oberschenkelmuskulatur. Ich habe eine Idee. Welche denn? Wir gründen eine Fahrradkurierfirma. Ich fahre und du machst Büro. Boah. Wieso, wow? Das wäre jetzt irgendwie eine Tätigkeit, die... Also, dafür würde ich mich ja doch ein bisschen schämen. Ja, meinst du, schäbige Büroarbeit wäre mir mehr angemessen? Ja, nur jetzt keine so eine sozialen Überheblichkeiten. So war das doch nicht gemeint, aber wenn du nicht Radfahren kannst... Muss man scheiße ackern. Ja, aber was ist denn die Alternative? Noch eh mal so lange, noch die 3 Tage, die der Kühlschrank noch hergibt, irgendwie verprassen und verleben und dann aber erschießen. Was? Ja. Wir sind doch hier nicht bei Kill Bill. Hast du Kill Bill gesehen? Natürlich nicht. Gewalt ist doch keine Lösung. Ich wurde einer vom, habe ich irgendwo gelesen, vom Samurai-Schwert, mit dem Samurai-Schwert erstochen. Ich kann sowas nicht hören, aber die Idee mit dem Kühlschrank fand ich ganz gut. Ja und? Ich fang mal an. Büchsenbier trinken. Genau. Naja, spitze. Wieso, ist doch cool. Mein lieber Scholli. Lass mich doch mein Büchsenbier trinken. Dann hast du jetzt aber auch keine Ahnung, was gerade so quasi total in ist. Wieso denn, wozu denn? Dass man mal einfach wieder mal weiß, was in ist. Was in ist? In welcher Hinsicht denn? Verhaltensmäßig, ortsmäßig, klamottenmäßig, frisurmäßig, Wortbegriffs-, Jugendwortmäßig, so Sachen. In, was total in ist. Mir fällt da ein Zitat ein. Welche denn? Riesen is rot, zählt im Travel by the Multitude. Das ist jetzt aber praktisch falsch. Wieso denn? Ich glaube, das, man nennt es Multitude. Quatsch, ich zeig's dir. Hier ist ein Song von Public Enemy. Warte mal. Da geht's jetzt zwar nicht direkt um Vernunft, sondern um Freiheit, aber ist ja eigentlich das Gleiche. Aha. Geht gleich los hier mit diesem Intro. Freedom is a road, seldom traveled by the multitude. Ah, hast du gehört? Ist ja nicht so schlecht, klar, oder? Ja, deswegen frage ich mich ja auch, was dein Interesse für die Frage, was innen ist, soll. Welche Bier ist denn zum Beispiel büchsenmäßig unter jungen Leuten, die den festen Ehrgeiz haben, später mal arbeitslos zu sein, in? Also ich trinke hier Kindle. Kindle? Ja. Echt? Ja. Oh. Das ist komisch. Oh mein Lieber, ey, da bist du aber echt eine totale Randgruppe. Wirklich? Ja. Na, also sagen wir mal, also da, oder ich bin irgendwie so out und so am Rande. Also ich hätte ja wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass im weiten Teilen halbwegs. Halbwegs. Wobei, trifft jetzt vielleicht auf dich nicht zu, aber halbwegs doch heller, reflektierter Menschen. Hör mal. Kindelbier. Ja. Der Inbegriff des outen, schrecklichen Dingstermäschen ist. Das mag ja sein, aber ist mir doch egal. Du trinkst Kindle aus der Büchse. Ja. Einfach so. Ja, klar. Ohne, dass du noch, sagen wir mal, noch einen Schuss Angostura und zwei Löffel Zucker drin machst oder irgendwas. Nee. Einfach, du trinkst Kindle. Berliner Kindle Jubiläumspilsner, um genau zu sein. Und fühlst dich da irgendwie auch aufgehoben und heimatlich und sagst, Kindle ist irgendwie meine Marke. Ja, sogar schon immer eigentlich. Echt? Ja, ich komme ja auch aus Berlin. Ja, Kindle ist so ein, das rundet mein Leben praktisch ab. Ja, dann mehr denn je. Ja, der tippt ja der meiner Arbeitslosenperspektive erst die rechte Würze. Ja. Kindle. Das Gefühl, arbeitslos zu sein, war nur vergleichbar mit dem, das man damals in den 80er Jahren hatte, wenn man zusammen mit anderen aus wohlhabenden Familien stammenden Punks leerstehende Häuser besetzt hat und sich einfach herrlich revolutionär vorkam. Wie damals trank ich auch jetzt den ganzen Abend lang Bier und fing am nächsten Morgen wieder damit an, damit es mir noch ein bisschen schlechter ging. Scheiße. Ja. Oh Mann, ist das alles doof. Ja, ist nun mal so blöde. Ach, ist das alles blöde. Traurig. Ach Mann, ist das traurig. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder fertig. Ja. Jetzt möchte ich schon wieder nicht mehr leben praktisch. Ach komm, jetzt übertreib nicht. Warst du da schon mal in der Debes-Dingster-Zentrale? Was? Na, da wieder Mercedes-Dings. Oder am Potsdamer Platz, meinst du? Schöner Selbstmordbrücke. Wenn man da hochfährt und runterspringt, ist man tot. Ehrlich? Ja. Aber oft ist es noch nicht passiert, oder? Nee. Es machen einfach viel zu wenige. Aber viel zu wenig und wenn, dann die Falschen. Meinst du, wir wären die Richtigen? Ja, warum nicht? Ich springe aber, glaube ich, nicht von so einem Hochhaus. Wieso nicht? Ja, weil ich das überhaupt nicht will. Schließlich habe ich noch was vor heute Nachmittag. Nee, nicht, dass du das nicht willst. Du kannst es nicht. Naja, mein Gott, wenn ich nun mal Termine habe. Ja, sag mal, denkst du, ich bin hier so ein Knecht der Uhr? Ja, du vielleicht nicht, aber ich muss nun mal heute zu dieser scheiß Rubinlasertherapie. Was willst du denn da machen? Endlich mal mir dieses Tattoo hier in der Achselhöhle entfernen lassen. Was wie denn bitte? Ja, wie gesagt, mit Rubinlasertherapie. Wurde so weggebrutzelt. Wie lange dauert denn? Ja, die haben was von 4 Stunden gesagt. Naja, dann geht's. Das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit, da muss man sich die Zeit schon mal nehmen. Ist wichtig, ein Leben ohne Tattoos zu führen. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das Kruzifix am Unterarm bleibt natürlich. Das sieht super aus. Der ist auch das älteste. Das ist ein Freunde eines Mannes, Matthäus, Markus und Johannes. Kennst du den Song? Logisch. Super. Jesus Kiss. Von daher bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher mit der Debes-Zentrale. Wieso denn? Weißt doch, Christentum und Freitod vertragen sich nicht besonders gut. Willst du denn lieber eine Irrenanstalt? Nein, natürlich nicht. Ja, siehst du? Okay, wir treffen uns einfach um Punkt 5 vor der Debes-Zentrale. Ich muss jetzt los. Gut. Wenn was dazwischen kommt, ruf mich auf dem Handy an. Du willst noch eine Weisheit auf dem Weg? Was? Brauchst du noch eine Weisheit auf dem Weg? Welche denn? 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank. Ja, toll, tschüss. Hallo. Ach, da bist du. Tja. Ach, total peinlich, wie ich jetzt rumlaufe, oder? Warum denn? Ja, mit dem abgewinkelten Oberarm sehe ich doch jetzt aus wie ein halber GTI-Fahrer. Und warum? Ja, weil es nach dieser Laser-Tattoo-Entfernung natürlich schmerzt, wenn ich den Arm runternehme. Ach so. Ich habe mir das echt weniger schmerzhaft vorgestellt. Oh. Der Arzt war ja auch noch Türke. Oh. Man kann denen echt nicht trauen. Ach, weil die gesagt haben, die foltern nicht mehr. Ja. Obwohl die Amis haben das ja auch immer behauptet. Der Unterschied wird wahrscheinlich nicht allzu groß. Sein. Ja. Zwischen Türkei und USA? Genau. Das ist ja, dass die Amis auch bald in die EU wollen. Genau. Gott, das war ja wohl das Schlimmste. Mein Lieber, bei dir ist doch aber so ein subkutaner Anti-Amerikanismus durchaus rauszuhören. So, oder? Nee? Ist ja auch nicht unbedingt gleich Antitürkismus, wenn man die Türkei nicht in der EU haben will. Naja, aber andererseits kennt man die Zusammenhänge doch auch, oder? Ja, die USA manövrieren sich so ein bisschen ins Abseits. Na und? Ja, aber geht noch Abseits, ja, was die amerikanische Politik betrifft? Ach so, ja, nee, eigentlich nicht, glaube ich. Du bist offensichtlich Optimist. Ja, kann man schon so sagen, ja. Aber wie kann man als intelligenter Mensch Optimist sein? Wieso, wer sagt denn, dass ich intelligent bin? Ja, klar. Ich meine, mein Gott, als intelligenter Mensch, was ändert man damit, wenn man sich von der Debeszentrale stürzt? Jetzt ist doch heute wieder so eine klassische Situation. Ja? Irgendwie, man könnte ja fast, trotzdem jetzt so nicht ist, aber sagen wir mal, ein Großteil des Schicksals der Welt... Der ganzen Welt. ...entscheidet sich möglicherweise mit Optimismus, ich glaube auch nicht... aber auch in der, sagen wir mal, heutigen Wahl. In der Wahl für das eigene freiwillige Ableben? Ja. Ja doch, aber nur für uns, für keinen anderen sonst. Vielleicht bin ich da auch viel zu optimistisch. Naja, aber wenn du dich das fragst, dann musst du dich aber auch genau das fragen. Was? Naja, was man am besten macht, wenn einen alles ankotzt. Ach so. Wie kann man sich jetzt gewissermaßen, wenn man von tiefem Weltekel gezeichnet ist, wie kann man sich da halbwegs sinnvoll noch verhalten? Also erstmal ist für ein sinnvolles Verhalten eine ausreichende Kenntnis der Umstände vonnöten. Ah ja. Das heißt, man muss einfach abschätzen können, was das eigene Handeln bewirkt. Dazu muss man doch aber auch ein erwachsener Mensch sein, oder? Ja, naja, oder man reift eben an der Sache, wenn man sich mit den Dingen auseinander... Wie soll man sich denn damit auseinandersetzen? Das ist ja so, finde ich sowieso die Frage. Wie soll man sich mit den wirklich ernsthaften Problemen auseinandersetzen? Ich weiß nicht, aber hast du nicht auch schon mal daran gedacht, eine Partei zu gründen? Ich doch nicht! Wieso denn ich doch nicht? Wieso denn nicht? Ich habe keine Kohle. Ja, aber ach so. So sieht das aus. Stimmt. Bist am Arsch. Ach, könnte man sich ja eigentlich spenden lassen dann. Na, glaube nicht. Klar, so Kohle oder Rotes Kreuz mäßig. Rote Kreuz zahlt denn nicht. Nein, so wie das Rote Kreuz auch Spenden empfängt. Ach so. Was ist denn jetzt los? Warten. Hört sich an wie ein Geräusch. Was? Ja, wie so ein Telefonklingeln, meine ich. Meins? Was? Wo ist es denn? Wo ist denn mein Handy geblieben? Das ist dein Handy? Ach so, ich hab's hier drin. Das hört sich an wie ein Telefon. Ne, das ist ja ein Telefon. Was? Das ist so ein Klingelton. Man möchte ja meinen, dass es einem Hartz-IV-Empfänger gar nicht so schlecht gehen kann, wenn er sich ein Mobiltelefon leisten kann, das man noch vor 10 Jahren nicht mal in der Hand eines Investmentbankers vermutet hätte. Dass es aber durchaus andere, das Wohlbefinden mindernde Umstände geben kann, hatte Jürgen sehr bald an eigenem Leibe erfahren müssen. Was ist denn jetzt los? Was? Hört sich an wie ein Geräusch. Was? Ja, wie so ein Telefonklingeln, meine ich. Meins? Was? Wo ist es denn? Wo ist denn mein Handy geblieben? Das ist dein Handy? Ach so, ich hab's hier drin. Das hört sich an wie ein Telefon. Ne, das ist ja ein Telefon. Was? Ach so, das ist so ein Klingelton. Genau. Hast du dir den irgendwo runtergeladen? Nee, der war, ja doch, oder weiß ich gar nicht, war der doof? Aber der ist schon lässig, oder? Ja toll, aber wer ruft dich denn überhaupt an? Ach so. Hallo? Hallo? Keiner da. Musst du dich erst abnehmen? Ja, ach so, na weiß ich doch. Hallo? Hallo Jürgen, halt das Haus, ich wollte mal wieder mehr. Holger! Was? Mensch, Holger! So, die Holger, ich bin's, Bernd! Also, das gibt's doch so, gar nicht, was denn? Bernd! Genau, Bernd! So heißig, so das gibt's doch. Also, du hast ja auch eine Namensausdauer. Naja, du da aber auch, Jürgen. Stimmt. Ich bin jedenfalls gerade mal wieder in Berlin. Aus welchem Stadtbezirk rufst du an? Aus Schöneberg. Von wo? Aus Schöneberg. Ach, Schöneberg, Ich habe hier nämlich jemanden kennengelernt. Nein! So, jetzt auch so, der will mit mir eine Kneipe aufmachen. Nein! Das wird eine ganz feine Sache sein hier. Aber schon schön ordentlich West-Berlin vor sich selber. Ja, Charlottenburg. Ja, na logisch. Charlottenburg, doch, so genau. Aus, Charlottenburg. Jetzt gib mir doch auch mal, ich will auch mal Bernd sprechen. Jetzt sei hier nicht so forsch. Du hast es mit einem Schwerkranken zu tun. Was, wieso mit einem Schwerkranken? Ich bin total krank, aber man merkt es mir an, oder? Nein, überhaupt nicht. Hast du Medikamente genommen? Nee, bloß ein Aspirin. Naja, wenigstens eine Tablette ist doch gut. Ja, ist eine Tablette, aber ist jetzt, naja, ist aber nicht, das, was man sich vorstellt, unter der richtigen Tablette, dass man... Naja... Hallo? Naja, oder? Nimm doch am besten gleich irgendwie Speed oder so. Ja, echt? Kennst du? Weiß ich gar nicht. Komm, gut. Du schon mal hin, ne? Hallo. Ja klar, gerade wenn ich krank war. Speed? Musst du nur aufpassen manchmal. Sollte man als Autofahrer nicht, wa? Nee, bist du ja nicht, aber ich meine also kreislaufmäßig. Hallo. Ja, hallo, hey Mann, Bert, ich bin's, David. Ich dachte wohl, ihr war sein David, eine Taube. Hey Mann, Bert, alles klar bei dir? Hallo, schaltet im grünen Bereich. Spitzenmäßig. Ich hab mal schon dem Jürgen gesagt, wir machen jetzt hier eine Kneipe. Was denn, bei der schlechten Konjunkturlage? Ja, wieso nicht? Irgendjemand muss ja die Konjunktur ankurbeln. Hey Mann, stimmt, da hast du ja absolut recht. Sie sind nämlich aus. Hey Mann, wir wollten jetzt eigentlich gerade hier vom Hochhaus springen, aber wir können es ja doch ein bisschen aufschieben. Ja, mach das mal und komm mal vorbei, wir sind schon am Renovieren von die Räumlichkeiten. Hey Mann, das ist absolut großartig. Los. Wie soll denn die Kneipe eigentlich heißen? Da muss ich doch überlegen, ich richte ja speziellen Namen, Hartz IV soll sein. Hey Mann, das ist ja absolut genial, Hartz IV. Ja, so sieht es nämlich aus. Hartz IV, eine Spitzenidee. Da werden wir doch sofort Stammgäste. Ja, na, aber. Da würde ich ja am liebsten sofort einen Schnaps trinken. Ja, wir machen aber erst ein paar Teilen noch. Ja, schade, aber wir könnten ja auch schon mal woanders hingehen. Wo denn? Naja, in irgendeiner anderen Kneipe. Hier wird es ja wohl was geben. Ihr könntet den Pipapo vorschleien. Das Pipapo? Genau, Großgörschenstraße 40, da am Kleistpark. Hey Mann, das ist ja nicht so weit. Wollen wir da hin, Jürgen? Nee, machen wir nicht. Wieso denn nicht? Eben schnell ein schönes Bierchen trinken. Insbesondere nicht in meinem Zustand heute. Ja, na, aber gerade in deinem Zustand. Was meinst du, wie es dir besser gehen wird? So sieht's aus. Woher wissen wir das? Ja. Die heilsame Wirkung einer Pilsette ist da wohl bekannt und Schnaps hilft sowieso immer. Schnaps hilft immer, genau. Na, eben. Der passt auch zur allgemeinen Stimmung zur Zeit sehr gut. Genau. Aber es gibt wenig Sachen, wo ein Schnaps nicht zupasst, da? So sieht's aus. Naja, wobei Molle und Korn, wa? Stimmt, passt nicht so gut. Ja, kann man ja alles vor Ort entscheiden. Ne? Genau. Gut. Okay. Ja, dann. Over. Ja, over. Roger and over. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken, es ist einfach nur zynisch, eine Kneipe Hartz IV zu nennen. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass schon ganz andere Sachen so genannt wurden. Zum Beispiel nämlich auch ein sehr beliebtes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Nur gut, dass das Pipapo einen gänzlich unverfänglichen Namen trägt. Welches absolute Spitzenkneipe, ruhig mal sein. Die Oliven sind auch super. Aber unsere Kneipe wird natürlich noch viel besser. Hey, mal lol. Es gibt so viel von den Oliven. Jürgen, genau, denk an den Eisen-2-Glucronat. Hm. Das ist ein künstlicher Säureregulator. Das Eisen-2-Glucronat. Hm. Künstlicher Säureregulator und Stabilisator ist wesentlich inzwischen selber. Ist nur für dunkel gefärbte Oliven zugelassen. Dass er nur für dunkel gefärbte Oliven zugelassen ist, weiß ich auch. Nicht mehr als 20 Gramm sollte man davon verzehren. Und das vom Verzehr von über 20 Gramm abzuraten ist, weiß ich inzwischen auch. Und scheiße es aber gerade zu machen. Aber die schmecken so toll. Stimmt, ist ja auch Sinn der Sache. Und stirbt man jetzt von Eisen-2-Gluconat? Naja, wenn ihr 2 Liter intravenös gibt, wahrscheinlich schon, wa? Naja, wird ja nichts drin sein. Ich habe jetzt die Büchse schon weggeschmissen. Ich weiß ja nicht, wie viel Eisen-2-Gluconat die da drin gemacht haben. Was, du hast schon eine ganze Büchse leer gemacht? Ja. Kuttner liebt das Risiko. Ich guck doch mal auf der Karte, ob da steht, wie viel da drin ist. Mhm. Dass da welche drin ist, müssen sie ja hinschreiben. Ja. Aber hier steht jetzt auch nicht drauf, wie viel Eisenglucolat die dazu gemacht haben. Oh, mir, ich muss schon aufstoßen. Sind das schon die ersten Anzeichen? Vielleicht solltest du einfach mal einen Schluck trinken. Aufstoßen kann doch ganz andere Ursachen haben. Na, wem sagst du denn? Sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen lispelst? Wie kommst du denn da drauf? Das hört sich einfach so an. Ach, ehrlich? Nee. Ja, sag mal zum Beispiel... Deutsche Spießerverarschung. Sag mal, ob das an diesem Eisen-2-Glucomat liegt? Na, oder wer weiß, was der Marokkaner sonst noch alles in seine Oliven tut. Das darf wohl nicht wahr sein. Genau, haben sie mich wieder auf den falschen Fuß erwischt, der Marokkaner. Salz haben sie auf alle Fälle viel reingemacht. Naja, aber was hat denn Salz schon für eine Wirkung? Durst! Ach so, ja. Wieso, wer sagt denn bitte? Na, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ach so. Hm. In südlichen Ländern bekommt man ja an Bars auch immer salzige Popcorns hingestellt. Wieso ein Ditte? Na, damit man mehr trinkt natürlich, weil man mehr Durst bekommt. Oh, das ist ja fies, so was würde ich ja niemals machen. Naja. Aber du musst dann die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Naja, wobei macht man ja auch nicht, wenn man jetzt in Spanien in der Sonne sitzt. Naja, aber er könnte es ja hier in seiner Kneipe auch machen. Na, aber würde ich doch nicht machen. Und wie würdest du sonst deinen Umsatz steigern wollen? Ja, wie sieht doch nicht, ich weiß nicht so. Naja, irgendwas musst du dir aber schon einfallen lassen müssen. So sieht es aus. Meinst du echt jetzt? Naja, hast du zum Beispiel schon Werbung gemacht eigentlich für deinen Laden? Was, Werbung? Wieso ein Ditte? Naja, mein Gott, du musst doch werben. Werben, ist ganz wichtig. Ernsthaft? Sonst kann man nicht verkaufen. So siehst du mich einfach mal aus. Ohne Werbung läuft da ja nichts. Naja, aber womit soll ich denn da jetzt werben? Naja, natürlich mit dem, was man so an tollen Sachen machen kann bei dir in der Kneipe. Saufen, Labern. Rumkicken. Naja, aber das ist doch nicht werbewirksam. Ja, natürlich, deswegen geht man doch in eine Kneipe. Naja, na, aber trotzdem. Du müsstest es sogar noch überziehen und sagen, dass man bei dir wunderbar raustorkeln kann. Raustorkeln? Torkeln ist doch auch super. Na, warten, soll ich jetzt einen Werbespruch mit Torkeln erfinden oder was? Ja, na klar, warum nicht? Wo man torkelt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen. Kommen hier nicht wieder. Also ich glaube, für sowas würde ich mal nicht hergeben wollen. Da würde ich lieber arbeitslos bleiben. Naja, meine sei arbeitslos, aber hast du denn wenigstens mal eine Berufsausbildung absolviert? Hast du einen Beruf? Na logisch. Welchen denn? Gebäudereiniger bin ich. Gebäude? Echt? So sieht's aus. Ist das ein prosperierender Wirtschaftszweig? Tja, wenn man arbeitslos ist, kann man also nicht nur demonstrieren, Ich-AGs gründen und Parteien oder sowas, sondern auch vor allem Gebäudereiniger bleiben. Mir fielen noch ein paar andere Sachen ein, aber zu denen komme ich später. Keine Gebäude rein mehr. Also wenn ich so durch die Berliner Straßen gehe, dann sehe ich jede Menge schmutzige Gebäude. Wo ich denke, die müssten dann wieder mal gereinigt werden. Ja, weil einfach mal so was wie eine Saisontätigkeit ist. Stimmt, wahrscheinlich werden die Häuser eher im Sommer gereinigt. Genau. Da hast du immer nur so Saisonjobs? So sieht's aus. Und verdienst du dann wenigstens in der Saisonzeit so viel, dass du den schön im Winter auf dem Ofen liegen kannst? Naja, geht so. Ja, geht schon so? Naja. Und kriegst du dann zwischenzeitlich auch immer so Arbeitslosengeld? Na los. Dass du immer schön arbeitest im Sommer und dann Arbeitslosengeld ich kriegst? Ich krieg fast immer wieder den gesamten Lohn, weil ich ja immer wieder neue arbeitslos bin. Ach, ist denn nicht. Ach, dann jetzt eigentlich, oder? Na ja. Ja, also so Sommer über Gebäude reinigen und. Ja, aber wieso willst du da jetzt auch noch eine Kneipe aufmachen? Na, ich bin doch ja nicht ausgelastet, wenn ich arbeitslos bin im Winter. Ja, aber da würde ich doch wegfahren und relaxen, wenn ich es mir leisten könnte. Ja. Fährst du im Winter immer schön weg, dann da, wo Sommer ist? Ja, ich nicht. Hier sagt die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Naja, und sei es auf Kosten des Staates. Ja klar, aber so sieht's doch aber aus. Eieieiei. Lump. So denn? Also Lump würde ich jetzt nicht gleich sagen wollen. Muss doch jeder sehen, wo er bleibt. Strauchdieb. Ey komm, Strauchdieb ist auch fies. So, was ist denn Strauchdieb? So ein Bruder Leichtfuß. Das stimmt doch gar nicht. Kommt aus dem Griechischen. Soll wohl die wahr sein. Strauchdiebe sind Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Wegelagerer, sowas. Lauspuck. Jetzt wird man hier nicht ausfeilen. Ja, man kann's übertreiben. Palodri, Schlawiner, Strauchdieb. Und mit Schimpfwörtern beschimpfen machen nur Leute, die keine Argumente haben. Wird. Das ist ja nun auch kein Argument. Oder Gammler oder Halbstarker. Außerdem nennt man das Gastronom. Oder Korinthenkacker. Hör mal, das darf da wohl nicht wahr sein. Wurst. Hey Mann, wie wär's, wenn wir ein bisschen Karten spielen, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern? Ach, das ist ja keine schlechte Idee. Wie wär's, wenn wir ein bisschen pokern? Ja, ist auch eine gute Idee. Okay, Jürgen, du gibst. Gut. Aber erstmal mischen, dass hier nicht beschissen wird. Sag mal, du kannst ja gar nicht richtig mischen. Ist doch egal, es reicht doch. Dein Bad ist nicht richtig sauber. Was? Bestimmt sind noch ein paar Olivenreste drin. Darf doch mal nicht wahr sein. Geh mal eben Pullertrash mal aus. Ja. Sag mal, du mischst die Karten überhaupt nicht. Du sortierst die nur um. Knick! Was machst du denn da? Oh Gott, jetzt ist hier alles verschwunden. Soll wohl nicht wahr sein. Hilfe. Muss so ungeschickt sein. Hilfe, David, komm noch mal. Hilfe. Was ist denn los? Oh. Was hast du denn mit den Karten gemacht? Die Karten sind weg. Ja, mein Gott, sie liegen auf dem Boden. Kannst du ja wohl wieder aufheben. Ach, guck dir doch mal an. Die sind da jetzt teilweise völlig zerknickt. Da kannst du nicht mehr mit spielen. Kannst ja gleich mit den zickten Karten spielen. Scheiße, wie ist denn das passiert? Ja, nur so. Die haben da bestimmt noch mehr Karten hier. Ah, auch peinlich, oder? Wie jetzt? Na, peinlich. Ja klar, was soll man denn da sagen? Geben Sie uns mal bitte noch ein paar Karten zum Kaputtmachen. So eine Scheiße. Aber wäre schon schön, wa, wenn? Na, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sind Uni, was willst du denn machen? Na, irgendwas im Zeitvertreib. Wir sind Uni immer raus. Wieso ein Rausgehen? Wir waren doch gerade erst raus. Da musst du irgendwie auch Kneipenunterhaltung geben hier. Gibt's nicht. Na klar, ach, muss doch. In Berlin. In Portugal zum Beispiel läuft in Kneipen grundsätzlich der Fernseher. Genau, und da essen sie auch Muscheln. Wann hast du das letzte Mal Muscheln gegessen? Neulich in Hamburg. Ich war neulich auch in Hamburg. Die waren aber eklig. Und dann bin ich wieder auch zurückgefahren. In Portugal isst man übrigens genauso gerne Schnecken. So sieht's aus. Ja. Auch total eklig. Ach, musst mal Austern schlürfen. Na, das ist erstmal eklig. Austern finde ich schmecken total gut. Aber na, schmeckt doch gut. Schmeckt ein bisschen Seetangenwasser mehr. Na warte nur, eklig oder gut? Naja, eklig, aber eben nicht im geschmacklichen Sinne. Der asoziale Start in die Zukunft. Nach den Nachrichten geht's weiter. Come with me to the Casbah, my little one. Oh no! erkennen und mir mögen und mir auch mal sehen wollen, können ja mal bei mir anrufen. Miete von Mia. Wir sind im Moment auf Tour, deswegen könnt ihr mich gerade nicht erreichen. Wir spielen uns fleißig den Arsch wund mit viel Vergnügen. Und wenn ihr überhaupt irgendwas über die Konzerte noch wissen wollt, dann fragt doch am besten die Fritzen. Fritz präsentiert Mia, gleich zweimal live in Berlin. Samstag 9. und Sonntag 10. Dezember. Ab 20 Uhr in der Columbia-Halle Berlin. Was wird passieren? Die Bombe explodiert. Vielleicht wird du kapieren. Alles wird wie neu sein. Mehr Infos fritz.de. Mia zweimal live. Fritz. Und das hört man. 22.32 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. In Bagdad sind nach der Entführung von bis zu 150 Menschen 5 ranghohe Polizisten festgenommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums befindet sich darunter auch der Polizeichef des Viertels, in dem die Entführung stattfand. Bewaffnete Männer in Polizeiuniformen hatten am Morgen Angestellte und Besucher aus einem Gebäude des Bildungsministeriums entführt. Die Große Koalition hat sich im Grundsatz auf ein Bleiberecht für Ausländer verständigt, die schon länger in Deutschland leben. Es geht um rund 190.000 Menschen, die als Flüchtlinge nicht anerkannt, aber nicht abgeschoben wurden. Sie sollen in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten können. Das Konzept für den Bau eines neuen Brandenburger Landtags in der historischen Mitte von Potsdam ist gescheitert. Die Stadtverordneten stimmten bereits zum zweiten Mal gegen den Bebauungsplan. Dieser sah vor, bis 2010 für mehr als 80 Millionen Euro auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses ein neues Parlamentsgebäude zu bauen. Die deutschen Haushalte verschwenden jährlich Strom im Werte von 3,3 Milliarden Euro. Nach einer Studie des Umweltbundesamtes sind unter anderem die Stand-by-Schaltungen vieler Elektrogeräte daran schuld. Wetter. In dieser Nacht stark bewölkt, gebietsweise gibt es etwas Regen oder Nieselregen bei 8 bis 11 Grad. Morgen dann wolkig, tagsüber von Südwesten Auflockerungen und dann milde 13 bis 16 Grad. Verkehr. Da haben wir eine Meldung von um die Ecke, sozusagen Autobahn 115, Dreiknutetal Richtung Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow gab es einen Unfall. Das Schadensfahrzeug steht in der Beschleunigungsspur unmittelbar hinter der Anschlussstelle Babelsberg. Bitte Vorsicht. Und freie Fahrt gibt's wieder auf der A10 westlich über den Ring zwischen Havelland und Potsdam-Nord. Die Vollsperrung aufgehoben. Ansonsten also gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Oh, you stupid! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Nun, ich weiß, Rebiata, wir haben auch die letzten Wochen relativ wenig miteinander gesprochen, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas so. Wir sprechen heute auch nicht miteinander, sondern heute hier. Trotzdem, ich würde gerne nochmal die Telefonnummer eigentlich einspielen, weil es natürlich total bekloppt ist. Das wäre eure Warte, Telefonnummer hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Naja, ist jetzt auch blöd, oder? Naja, wobei. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Genau, klingt doch schon mal ganz gut. 0331 für Potsdam. Wäre die Nummer? 97 110. Aber heute der, so alle Jahre passiert es dann wieder, Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. Ich will jetzt nochmal darauf hinweisen, David schneidet ja sorgfältig jede Sendung mit und macht ebenso vor sorgfältig von einer Sendung zur anderen immer so ein Mini-Hörspiel. Der asoziale Staat hieß die Großstaffel des letzten Jahres im Grunde. Immer so ein 3-4-Minuten-Hörspiel. Und wenn ihr noch von den Teilen zusammen sind, dann schneidet er ein Großhörspiel zusammen, das man dann im Stück hören kann. Und genau das passiert heute bis 1 Uhr. Großhörspiel von David, der asoziale Staat. Jetzt noch ein bisschen Musik und dann geht's sofort weiter. Ratatat. Coole Band, oder? David, ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich zum Beispiel, als er mich in beispiellos solidarischer Art und Weise zu einem kleinen Hartz-IV-Experiment ermuntert hat, dessen Tragweite sich zunächst allerdings kaum abschätzen ließ. Wir saßen in einer Kneipe, dem Pipapo, als uns plötzlich ein nicht unbekannter Mann begrüßte. Herr Kuttner. Tag. Tag schön. Sagen Sie mal, Sie kenne ich doch. Sie habe ich doch schon mal gesehen. Ja. Ja, natürlich. Wer kennt nicht Peter Wawerzinek? Genau, Peter Wawerzinek. Ah ja, das ist schon. Wawerzinek. Es ist uns ein großes Vergnügen. W-A-W-E-R-Z-I-N-E-K. Ja. Weißt du nicht mehr in diesem Literatencafé, Jürgen? Echt? Ja, vor 3 Jahren war das. Komm, setz da, Peter. Peter? Ja. Wawerzinek. Peter Wawerzinek. Hast du es jetzt? Ja. Mensch, was soll ich sagen? Ja. Ja. Ja, was machen wir denn nun? Peter Wawerzinek, der Nette, kriegt erstmal eine Pilsette. Das reibt sich ja. So sieht's aus. Ich versuche ja immer zu reimen. Herr Wirtshaft, bitte stelle für Peter das große Helle. Oh Gott, du bist ja so höflich zu mir. Na, wer? Aber dass Peter Dichter ist, weißt du, Jürgen. Nee. Wo denn? Ja, schon in ganz vielen Kneipen hat er irgendwie Lesungen gehabt, stimmt's? Ja. Ach so, du hast sonst immer so ein Kulturprogramm gemacht? Absolut. Vielleicht kannst du einfach mal was zum Besten geben, damit Jürgen eine Vorstellung hat. Genau, du bist doch Meister der Spontandichtung. Mach mal bitte was zu unserem letzten Gesprächsthema, den Austern. Von all den maritimen Dingen, die ich bei Steve begriffen hab, es muss dich erst übers Wasser bringen und 13 Winde müssen singen. Reise, Reise, Reis, sonst bleibt dieses Blatt Papier so weiß, wie als ob es sich nie gewaschen hat. Da wendet dran kein Sturm. Der liegt aber spontan Lyrik, Alter. Ja, du, dir reicht's jetzt schon, oder was? Wieso? Naja, weil du hier den Peter total ins Wort fällst. Dieses Blatt so weiß, ja, aber du dürft da ja wohl hier wohnt sein, wenn er mal in Kneipen auftritt. Wenn ich all hier die Möwenflügel stürmisch ring, bis sich das Meer gewaschen hat, bleibt da das Boot anstatt. Du dichtest immer noch, oder? Meine Not und all mein... Na logisch, ein wirklich professioneller Spontandichter lässt sich nicht so ohne weiteres von seiner Dichtung abbringen. Papier so weiß, wie er sich nie gewaschen super, hat. Super, oder? Denn es muss der Fluss zuerst die Wasser waschen. Danach kann ich dich vernaschen. Das war's. Aha. Nicht, dass es in sich hat, würde ich mal sagen. Dass man damit seine Brötchen verdienen kann, finde ich aber schon erstaunlich. Das war ja mal früher, gab es ja mal so eine Frau, die hat ja ihre 4, 5 Kinder damit ernährt. Aha. Eine Spontandichtung, darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist schon. Ja, interessant. Ja. Ja, so sieht's aus. Mensch, sag mal, Jürgen, kommt der Typ da drüben mich auch irgendwie bekannt vor? Ja, klar. Wer ist denn das nochmal? Wenzel Storch. Ach, natürlich, der Filmregisseur. Filmemacher. Richtig. Filmemacher, weil ich das schon höre. Ja, weil du kennst ihn nicht, oder? Nee, woher denn? Wir sind sowas von unbekannt. Ja, sein neuer Film ist doch jetzt in Kinos und der steht in allen Zeitungen. Naja, lese ich ja nicht. Entschuldigung, können wir Sie zu einem Bier einladen? Ich hab doch schon 3. Ach so. Wir tranken zusammen mit Peter Wawerzinek und Wenzel Storch einige Biere und unterhielten uns über dies und das. Die beiden waren ja nun mehr oder weniger finanziell bescheiden ausgestattete Mitmenschen, also ranken sich die Gesprächsthemen logischerweise um Arbeit, Berufe und Jobs. Aber auch um Ausbildung, Gott und die Welt. Mir jedenfalls erschlossen sich dadurch keine neuen Perspektiven und es wurde selbst Jürgen und Bernd irgendwann zu langweilig. Und so verloren wir uns in längeren Selbstgesprächen, aus denen wir aber irgendwann gleichsam auch wieder erwachten. Musik. beiden Künstler abgeblieben. Stimmt, der Spontandichter und der Filmemacher sind ja verschwunden. Die haben wahrscheinlich unser Gelaber nicht mehr ertragen können. Die waren dann schon in einem Zustand, wo sie eigentlich dann ins Altersheim abgeschoben werden. Quatsch, die waren einfach so klug vor uns hier abzuhauen. Ach so? Was ist denn jetzt daran so klug? Dass zum Beispiel der hochverschuldete Wenzel Storch so der Zahlung seiner Zeche aus dem Wege geht. Ach so, naja, aber trotzdem muss er bezahlen. Wie, das heißt, du willst jetzt hier zahlen und das, was er zu zahlen gehabt hätte, von ihm wieder zurückfordern oder was? So sieht das aus. Was hatte der schon großartig? 3 Bier, mein Gott. Das sind mit Trinkgeld gerade mal 10 Euro. Stimmt, oder? Bist du Mathematiker? Was? Informatiker? Informatiker bin ich eigentlich. Bist du Kryptonomiker? Ich weiß glaube ich nicht, dass du die 10 Euro von ihm zurückhaben willst. Naja, wobei, mit 10 Euro kann man schon eine Menge machen. Hintern abwischen! Hintern abwischen, aber nur, wenn sie als Papiergeld vorliegen. Das ist ein klassischer Fall von aus scheiße Trillerpfeifen machen, wa? Dann kannst du sie auch gleich als Streichholz verwenden und dir eine Zigarre damit anzünden. Wie? Mit 10-Euro-Schein eine Zigarre anzünden? Das sieht auf alle Fälle cooler aus, als ich den Arsch damit abzuwischen. Ah ja, cool. Cool sehe ich auch aus, ohne 10 Euro abzufackeln. Findest du echt? Ja, logisch. Gott, wie sehe ich cool aus. Ja. Da brauchst du Geld dazu, um cool auszusehen? Auf alle Fälle die klügere Variante, irgendwie 10 Euro zu vernichten. Ja. Das Klügste, was man mit 10 Euro machen kann, ist ein Buch kaufen. Was? Für 10 Euro kriegst du doch kein vernünftiges Buch. Was war denn das letzte Buch, wofür du 10 Euro ausgegeben hast? Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Physik? Ja. Echt? Ja. Und was hast du daraus gelernt? Ja, so gut wie nichts. Es war sehr spannend, aber man lernt praktisch nichts draus. Spannend, aber man lernt nichts draus. Ja. Stephen Hawking? Ja. Ah ja. Aber wer wären der andere Physiker, den du empfehlen würdest? Ja, Stephen King natürlich. Aus meiner Sicht der bedeutendste lebende Physiker. Aus deiner Sicht der bedeutendste lebende Physiker? Mit Abstand der wichtigste. Der wichtigste. Da musst du für die gebundene Ausgabe schon 15 Euro hinblättern. Ja, aber Stephen King ist eine absolute Populärwissenschaft. Was? Ich bitte dich. Aber wobei, Stephen King ist so schlecht auch nicht. Außerdem beruhigt dir nicht, dass du die Zeche von Wenzel Storch eintreibst und dir dann davon ein Buch kaufst. Ich nehme das Geld, um das dann wieder weiter zu verteilen. Was? Weil man nämlich als jemand, der Geld weiterverteilt, als guter Mensch, Geld. Ach so. Was mir jetzt gewissermaßen rein mit Worten schwer fiele, den Eindruck zu erzeugen, dass ich ein guter Mensch bin. Ja, da hast du allerdings recht. Ich habe zum Beispiel mit dem Lebensmittelhändler an meiner Ecke so eine Vereinbarung, dass ich mir immer bei dem Sachen aus dem Regal nehmen darf. Ja. Und ihm aber auch was gebe dafür. Ach so, das leuchtet natürlich ein. Nur eine Vereinbarung oder ein richtiger Vertrag? Wir haben so Verhandlungen, Schlichtungsgespräche und sowas. Bis ich dann eingesehen habe, also aus meiner Perspektive hat es eigentlich erreicht, dass ich da renne und mir Sachen aus dem Regal nehme. Buchweizencracker. Seine Perspektive war aber die, dass er das grundsätzlich ganz gut fand, aber dass er dachte, dann würde er, also er hat dann einfach auch erstmal versucht zu nehmen. Mhm. Das führte dann zu Missverständnissen und jetzt habe ich einfach gedacht, dann gebe ich ihm einfach. Und fühle mich immer total gut dabei, ja, wenn ich so rausgehe und quasi Geld unter den Menschen verteile. Ja, da erntet man wahrscheinlich auch Liebe. Da erntet auch jede Menge Zustimmung, Liebe, Anerkennung. So. Ja. Die müssen wir mal kurz entschuldigen, ich muss mal aufs Klo. Ja, ja. Ja. Kein Wunder, wenn man so viel säuft. Meinst du mich oder meinst du ihn? Naja, Bernd natürlich, bei dir weiß ich ja nicht, ob du so viel säufst. Wie viel trinkt er denn immer noch? Jetzt hat er gerade 8 Bier getrunken. Ah. Tja. Mann. Ist einfach so. Ja, wie ist denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wir können ja in der Kinski-Bar gehen zum Beispiel. Okay, wo ist denn die Kinski-Bar? Ich gehe nicht im Bar. In Lübars ist die im Norden. In der Bar, da brauchst du doch Bar jetzt. Da unten brauchst du hier auch. Nein. Natürlich. Stimmt nicht. Ich glaube kaum, dass man hier mit der Kreditkarte zahlen kann. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, wie willst du denn sonst noch zahlen? Na, überleg mal. Per Überweisung? Quatsch. In Naturalien? Nee. Jetzt sag nicht, du willst überhaupt nicht zahlen. So sieht's aus, genau. Zig Brennerei, da haben wir doch schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja und? Ich meine, du kannst doch nicht einfach... Ja, Hartz IV ist so geil, kriegst so viel Geld, nächstes Mal wenig SPD, oder? Was hat das damit zu tun? Du kannst doch nicht einfach die Zeche prellen. Geht doch nicht. Geht ja heute auch nicht mehr so einfach wie früher zur Ostzeit, Neuing. Andererseits sollte man natürlich bedenken, dass man quasi auch als Bedürftiger handeln würde. Nimmt der Gelder nicht selbst in die Hand nehmen, oder? Fällig. Such mal Klug, man kann ja mal hinkicken. Ja, aber nur ganz vorsichtig. Und? Kannst du irgendwas sehen? Und denkst du aber, dass jetzt irgendwie alles vorbei ist? Ja, es scheint mir ganz so. Ist das sau cool, oder? Hey Mann, wir sind aus dem Schneider. Toll. Ja. Aber was macht man da? Wir könnten ja noch in eine andere Kneipe gehen. Ums Geld müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Ja, sag doch mal, wo denn? Ist das Café Wirtschaftswunder? Mhm. Ist ja naheliegend. Naja, geht so. Ist schon noch ein Stückchen die Yorkstraße runter. Boah, scheiße, oder? Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Ja, Trompete? Trompete, das ist ja noch weiter weg. Ach so. Außerdem ist mir der Laden zu prollig. Zu prollig? Ja. Zu russisch irgendwie, meinst du das? Ja. Wieso sind die denn, wenn die so prollig sind? Dass sie immer so ein bisschen kreuzbergmäßig so rumprollen, aber eben auf Russisch. Ein bisschen kreuzbergmäßig, aber auf Russisch. Ja. Also man kann sich Russland praktisch ein bisschen wie Kreuzberg vorstellen. Ja, genau. Eklig, oder? Ist widerlich, abstoßend. Ja, allerdings, wenn ich mal kurz überlege, die Yorkstraße ist eigentlich auch in Kreuzberg. Ehrlich? Ja, ja, da vorne an der nächsten Ecke ist er auch schon. Gott, ist das hässlich hier. Ist hier aber noch Schöneberg. Ah ja. Wie der Name schon sagt, ist es aber eigentlich ganz schön hier. Boah ja, reißt mich jetzt nicht so um, muss ich mal sagen. Wieso, ist doch schön. Stell dir mal vor, du wohnst hier in so einem Altbau, Blick auf den Friedhof. Ah, das spendet Trost, Blick auf den Friedhof. Ja, der St. Matthäuskirchhof. Wusstest du, dass die Gebrüder Grimm hier begraben sind? Nein. Doch. Oh. Und Ferdinand Springer und Rudolf Virchow liegen hier auch. Nein. Doch. Oh. Der 1856 angelegte St. Matthäuskirchhof gehört zusammen mit der St. Matthäuskirche zu den einzigen baulichen Relikten des durch Kriegseinwirkungen und Abriss in der Zeit des Nationalsozialismus zerstörten Geheimratsviertels im südlichen Tiergarten. Wo hast du denn das her? Ja, als Westberliner weiß man sowas. Boah. Habt ihr im Osten nicht sowas über eure Stadt gelernt? Unser Hins musste arbeiten. Ach so, naja, ist ja auch nicht schlecht. So sieht's aus. Marzahn ist es, wo du ursprünglich herkommst, stimmt's? Ja. So ein armer Proletenbezirk. Marzahn ist sozial stärker im Durchschnittseinkommen innerhalb eher der reicheren Bezirke. Ach, echt? Hätte ich ja nicht gedacht. Aber inzwischen ist es ja so ein Bezirk, der sich komplett modifiziert. Ach so. Wo nur noch so schickimicki Idiotenläden mit Schuhen für 580 Euro aufmachen. Ah. Und Coffee to go. Und ein Croissant wird dir noch hinterher geschmissen. Echt? Ja, aber lass mal richtig Bratkartoffeln mit Dings. Passiert ohne ich. Also in Kreuzberg kriegst du sowas auf alle Fälle noch. Das ist doch auch spitze, oder? Da fühlt man sich ja wie ein Schmied. Ja, und die Arbeitslosenquote ist ja auch relativ hoch. Das ist doch spitze, das ist doch irgendwie die letzte Verteidigungsbastion des Berliner Proletariats. Ja. Neben Neukölln. Ja, und des türkischen Proletariats natürlich auch. Genau. Aber sag mal, eben gerade hast du auch noch gegen dieses kreuzbergisch-russische Rumgeprolle in der Trompete gewettert. Ja und? Naja, es lässt nicht gerade drauf schließen, dass dein Herz proletarisch strukturiert ist. Nein, mein Herz ist sowieso eher nicht proletarisch strukturiert. Ja, dann musstest du dir aber auch ein bisschen anmerken lassen, finde ich. Gut. Heute ist mir so prollig zumute, da trinke ich mal einen Caipirinha. Wieso denn kein Herrengedeck? Nee, Herrengedeck ist aber eine Piccolo-Flasche Sekt und ein Bierchen dazu. Piccolo-Sekt, stimmt, ist nicht gerade prollig. Kennst du Blut und Alter? Ist auch super. Das ist Eierlikör und Kirschlikör. Wie? Aber kennst du Tempelhofer? Ja, Tempelhof, Ruhls, okay. Das ist ein Cocktail mit Sahne und Kümmerling. Sahne und Kümmerling? Das ist aber ein Kreuzberger Cocktail. Gott, was habt ihr für perverse Getränke da in Kreuzberg? Ja, Hauptsache rockt, Alter. Rockt? Tempelhof rockt? Ja, klar, da steppt der Bär. Der hier, der Kaffeesahnebär. Quatsch. Von Libby's Bärenmarke oder was? Weiß schon. Sag mal, wo ist du denn jetzt einen Cocktail trinken in Kreuzberg, dass man das mal ein bisschen genauer ausmachen kann? Ja, hab ich doch gesagt, das kennt man doch auch. Ja, man kann ja nur nicht alles kennen. Na, es wird schon so in der Yorkstraße. Ja, das klingt aber auch schon scheiße. Im Grunde bin ich relativ froh, dass ich das nicht kenne. Was? Wirtschaftswunder klingt scheiße? Scheiße. Aber ist doch immerhin mal ein Name, bei dem man inspiriert ist, über was anderes zu sprechen als über Turnschuhmarken oder PlayStation-Skills. Worüber? Naja. Über die Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuer? Naja, zum Beispiel. Hm. Ja, oder auch, ob eine europaweite Harmonisierung derselben so überfällig ist, wie es manche behaupten. Also du hast natürlich an einem bestimmten Punkt recht. Aber? Aber Männer haben schon auch noch... An anderen Sachen Interesse, meinst du? Genau. Ja, sag ich ja, Turnschuhmarken und PlayStation-Skills. Nee, sowas nicht. Was denn? Männer haben zu 70% Interesse an Sex. Achso, das stimmt natürlich. Ja. Das kennt man ja eigentlich von sich selbst. Eben mal so nach 11 den Sportkanal gucken, wo sich irgendwie Frauen... Wo die sich mal rumregeln, da auf Motorrädern bei DSF. Ja, DSF, genau. Schon ganz geil. Oder? Allerdings sieht man da auch immer ziemlich viel PlayStation-Werbung. Ja, klar. Wieso was denn daran klar? Naja, dass irgendwie die Alternative zu Sex PlayStation ist. Dann weiß ich allerdings nicht, warum du abstreiten wolltest, dass sich alle immer über PlayStation-Skills unterhalten wollen. Aber du hast doch gesagt eben, dass Männer nur Interesse an Sex haben. Naja, bei den 70% wollte ich dir einfach mal beipflichten, aber mit der PlayStation stimmt schon. Also du siehst andererseits, dass Männer über Sex hinaus noch andere Interessen haben, nämlich PlayStation. Wir sind übrigens da. Okay. Tja. So, Mädels. Was heißt denn der Mädels? Ah. Entschuldigung, mein Kumpel hat sich verguckt. Das fängt gut an heute wieder. Ja, mein Gott, ist ja nichts passiert. Und ich darf ja nicht so unfreundlich sein. Nee.

Meinst du, man muss da vorsichtig sein? Naja, aber klar. Quatsch, wieso denn? Kannst du dir vorstellen, dass irgendwas wirklich Schlimmes passiert, wenn ich die jetzt anspreche? Nee, nicht so richtig. Nee, eigentlich ja nicht. Also. Und gibt es denn, sagen wir mal, so Situationen, wo du denkst, oh, da sollte man von vornherein vorsichtig sein? Wieso, wo denn schon großartig? Zum Beispiel, wenn man sich verlobt. Sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Wieso denn jetzt gleich verloben? Ich weiß ja nicht mal, wie die heißt. Du bist jetzt nicht so eine Vorsichtsmaßnahme? Nee, grundsätzlich eigentlich nicht. Aber ich meine zum Beispiel, man muss da wahrscheinlich auch Vorsichtsmaßnahmen für ein erste Rendezvous treffen zum Beispiel. Ach so. Da wäre doch zum Beispiel eine irgendwie, wenn man sich dann irgendwie zwischendurch vollem schmattert oder noch ein Eis isst, dann sieht man natürlich irgendwie gleich komplett losermäßig aus. Ja, aber deswegen gehe ich mich jetzt nicht extra nochmal umziehen. Nee. Ich werde vielmehr von vornherein versuchen, so eine Erwartungshaltung, was Eiseinladung angeht, bei ihr zu verhindern. Ja, ist auch eine gute Idee. Und natürlich keinesfalls vergessen, das Deo rechtzeitig zu applizieren. Du nimmst ein Deo mit zu einem Rendezvous? Ja, natürlich, genauso wie Mundspray. Mundspray? Oder? Ja, natürlich. Was denkst du denn, worauf die Frauen stehen, auf die ich stehe? Oh. Ja. Was noch? Kondome? Ja, klar. Weißt du, na ja, klar, ich habe von einem Rendezvous gesprochen. Ja, klar, man geht auch vorher am besten nochmal zum Zahnarzt zum Beispiel. Zahnarzt und Kondom. Ich meine, was meinst du denn, was sich eine Frau sagt, wenn sie an Typen gerät mit so extrem schlecht sitzenden Keramik-Inlays? Trinkt der Typ sehr viel? Ja, zum Beispiel, das kann's ja wohl nicht sein, oder? Was machst du denn? Ja, was schon, ich lass mir einen Zahnarzttermin geben. Aha. Guten Tag, Chirpe hier. Ich hätte gern einen Termin. Ja, so schnell wie möglich natürlich. Ja. 9 Uhr ist okay. Danke. Tschüss. Toll. Ja klar, ein erster Schritt ist getan. Wie geht's weiter? Ich werde jetzt einfach zu ihr hingehen und was bestellen. Warten. Erstmal ein Liter Wasser. Was war das? Ja, du hast richtig gehört, ein Liter Wasser. Das schafft man doch nicht, ein Liter Wasser, ey. Klar, muss man aber einfach als Vorsichtsmaßnahme. Wieso denn? Ja, möchtest du eventuell neben so einem verkaterten Typen morgens aufwachen? Nee. Siehst du, ein Liter Wasser am Abend senkt dieses Risiko. Ja, du bist doch auch nie betrunken. Ja, aber wer weiß, was alles passieren kann. Ah ja, siehst du, wenn man jetzt den Ehrgeiz hat, richtig betrunken zu sein, dann hilft mir ein Liter Wasser nicht weiter. Ach so? Nee. Der hilft dann hinterher bloß den meinen Mineralhaushalt ausgleichen. Ach so. Aber ansonsten hilft der ja nicht. Ach so, deswegen gibt's auch überhaupt Mineralwasser? Naja, genau, wegen ja, Mineralien und Salze und sowas. Verstehe. Weil die so rausgespült werden. Durch den übermäßigen Alkoholgenuss. Ja, und welchen Vorwand soll ich jetzt sonst nehmen, sie anzusprechen? Zum Beispiel, ich finde ja immer auch, wenn man betrunken ins Bett fällt, schon gleich eine Aspirin nehmen. Denn dann spart man sich die am nächsten Morgen. Ach so, klingt plausibel. Auch eine praktische Vorsichtsmaßnahme. Ja. Aus der Lebenserfahrung spricht. Dann werde ich sie mal fragen, ob sie eine Aspirin hat. Darauf, dass sie mich anspricht, kann ich ja wohl lange warten. Ja. Bis gleich. Oh Mann, ey, Frauen sind echt immer so langsam, aber bist du verrückt. Ach, scheiße, Jürgen. Was ist jetzt los? Die wird gerade schon vom anderen Typen angequatscht. Ist ja eine Frechheit. Machen Sie doch bitte mal das Radio an. Jetzt sind Nachrichten. Nur 5 Minuten, dann können Sie ja weiterhören. Bernd! Tatsächlich, was macht der denn hier? Na gut, 5 Minuten. Für Ratzinger ist das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der neue Papst. Der 78-Jährige wird den Namen Benedikt der 16. tragen. Aus Rom berichtet... Aber kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du es gehört, Jürgen? Ratzinger ist Papst geworden. Geil. Hey, Bernd, hier drüben sind wir. Ja, ich komm gleich. Hey Mann, dann müssen wir jetzt eigentlich einen Champagner bestellen, oder? Warum denn? Naja, sowas kann man doch mal feiern. Wieso denn? Naja, na hör mal. Warum kann man denn immer stolz sein, dass ein Deutscher am Papst ist? Wieso kann man doch gar nicht immer? Der letzte war zum Beispiel Pole. Sag mal, bin ich jetzt wieder stolz, ein Deutscher zu sein? Das hat doch jetzt damit gar nichts zu tun. Guckst du doch an, die Leute auf dem Petersplatz. Weißt du, die freuen sich so besonders darüber, dass er ein Deutscher ist? Nee. Na also. Naja, ach, ist schön. Die Welt ist wieder im Lot. Hat mir was gefehlt die letzten Tage. Eine Flasche Dom Pérignon, bitte. So, na dann mal ein Prost. Kollegen. Hey Mann, Bernd, wir haben noch nichts zu trinken. Achso, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja, Mensch, der Papst ist gewählt. Ich kann es immer noch kaum glauben. Wie, von wem und wann wird eigentlich der Nachfolger von Harald Juncker gewählt? Ja, also ist ja schon mal eine völlig falsche Fragestellung. Sieht's aus. Du kannst doch Showbusiness überhaupt gar nicht mit der katholischen Kirche vergleichen. Na, wieso? Ja, weil da völlig unterschiedliche demokratische Mechanismen greifen. Ja, aber Mann, Kirche ist doch keine demokratische Veranstaltung. Ach, dann wurde der Papst undemokratisch gewählt. Genau. Sehr interessant, man lernt ja nie aus. Ja, komisch, wusste ich auch nicht. Seid ihr Kirchen? Geht ihr in die Kirche? Also jetzt regelmäßig zur Kirche gehe ich nicht, aber... Also ich zahle ja immer die Kirchensteuer, wa? Kirchensteuer? Und ich wurde sogar mal getauft. I. Was heißt denn hier I? Na, du kennst sowas wahrscheinlich einfach nicht, wa? Nee, Öster werden hier getauft. Und findest es... Ist es nicht irgendwie doch ein bisschen deprimierend? Ja, nicht getauft sein ist wahrscheinlich schlimmer. Kann sein. Ich verstehe das gar nicht. Warum werden denn Öster nicht getauft? Mann, der Osten ist doch sowieso jetzt, sagen wir mal, Der Osten großartig davon. Ja, zum Beispiel vielleicht den Status einer Kolonie. unbedingt Arbeitslosigkeit. Das ist doch jetzt schon total. Ja, aber siehst du doch nicht, dass es auch so bleiben müsste. Ja, aber die Kirche verändert doch nicht mal sich selbst. Wie soll sie da irgendwie ein Land ändern? Ja, aber... Kirche haben, die funktioniert wie die FDP? Ach, die FDP ist natürlich schlimm, ja. Die sind ja total modefixiert. Ja. Die machen immer dit und sagen immer dit, was alle gerade immer sagen. Ah. Wo du denkst, jetzt, wenn jetzt mal eine Politik stattfinden würde, die, sagen wir mal, über 100 Jahre hin denkt, ja, dann hätten die natürlich ein anderes Verhältnis zum Kindermachen, hätten wahrscheinlich ein anderes Verhältnis zum Umwelt, hätten ein anderes Verhältnis zu Energie und so Geschichten. Ja, das ist wahrscheinlich... Wie lange dauern? Wie lange denken die? 4 Jahre, wenn sie gut sind, denken sie 4 Jahre. Kommen ja mal nur die Landtagswahlen dazwischen. Das würde ja zum Beispiel 30 Jahre Bundeskanzler Westerwelle bedeuten. Stimmt. Was ja den Vorteil hätte, dass er vielleicht dann wirklich mit den Folgen seiner Politik konfrontiert wird. Das sieht absolut aus. Das Problem ist doch immer, die machen immer Politik. Und dann, wenn was passiert, wenn man jetzt etwas längerfristig Politik macht, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Ja. Dann sind wir fein raus. Verstehst du, Kohl kann doch quasi 16 Jahre lang Scheiße machen? Mhm. Genau, und als dann die Kacke am Dampfen ist... Muss Schröder ran. Allerdings wurde Kohl auch nicht ganz ohne Grund abgewählt. Ja, aber der stellt 5 Millionen Arbeitslose her. Das muss man sich mal vorstellen. Schröder... Klar, der wird deswegen gedisst. Jetzt sagen die alle Mann, Schröder, ey, 5 Millionen Arbeitslose. Also wenn man jetzt überlegen muss, wie sind die entstanden, wie lange braucht's denn dazu? Also so. So unfreiwillige Nachhaltigkeit, könnte man sagen. Ja. Wenn erstmal 5 Millionen Arbeitslose sind, dann sind eben 5 Millionen Arbeitslose. So sieht's aus. Ich, wenn man mal überlegt, wäre es da nicht eigentlich naheliegend, sich die Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat als oberstes politisches Ziel zu machen? Ja, logisch. Andere gründen ja auch eine Partei, damit die Mauer wieder aufgebaut wird. Hey Leute, ich schlage vor, wir gründen diese Partei. Jetzt wirst du die aber auch gleich in die Vollen, David. Ja, aber warum denn nicht? Nee, also ich meine, du warst jetzt nicht mal irgendwann glühender Christ. Naja, man muss ja nur nicht gleich christlicher als der Papst sein. Das stimmt allerdings. Ich hätte auch schon eine Idee für die Namensgebung. Warten. KPDSU. Was soll denn das heißen? Kommt mir da bekannt vor. Naja, Katholische Partei der Sakralen Umkehr. Nicht schlecht. Oder wie wär's mit CDU, Christlich-Diktatorische Union? Oh, nicht schlecht. Ja, die gibt's doch schon, mit dem einzigen Unterschied, dass sie schon ewig erfolglos undercover agieren. Ich würde trotzdem erstmal sagen, Prost. Genau. Prost auf unsere neue Partei. Ein neuer Papst ist wie ein neues Leben. Wir brauchen jetzt natürlich auch schnell möglichst viele Parteimitglieder. Stimmt. Theologen. Theologen? Na Logen, Alter, was denkst du denn für eine ordentliche Parteibasis? Jetzt irgendwie so Messdiener oder was? Richtig Theologen. Genau. Richtig, die praktisch wissen, was bei Jesaja 13,5 steht. Aus dem Koppe. Ja, aber wo willst du die auf die Stelle auftreiben? Zumal hier im atheistischen Kreuzberg. Ach so. Ja, wahrscheinlich hätte man bessere Chancen da im bayerischen Viertel, so bayerischer Platzhecke, da gibt's ja auch liebe Kneipen. Ja, aber die Bayern sind jetzt ohne Theologen, die sitzen da, die sitzen, kriegt ja Oktoberfest an. Stimmt. Der asoziale Staat in die Zukunft. Der Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. Vielleicht ein Theologen? Was, ich? Irgendein halbwegs ein Theologen. Woher der, denn? Der quasi Eucharistie aussprechen kann. Eucharistie, das kann ich aussprechen. Was, ehrlich? Ja, Eucharistie. Tatsächlich? Ja, aber den spezifischen, gewissermaßen, was bei der Eucharistie... Eucharistie. Eben gewissermaßen diesen Moment von Realpräsenz ist. Verstehst du, darum geht's? Aber ja. Was den Aspekt der Realpräsenz bei der Eucharistie meint. Ja, bei Eucharistie meint die Lokalpräsenz natürlich. Lokalpräsenz. Wie denkst du wieder ans Saufen? Ja, nicht. Natürlich. Denkst, ey, Mann, hier, Dings, wie schön, Messwein, Hucke voll, noch ein Liter. Messwein gibt's bei uns nicht, ich bin Freikirchler. Was, du bist Freikirchler? So sieht das nämlich einfach mal aus. Diese Freikirchen sind doch diese Kirchen, die noch freier sind als die evangelischen Kirchen. Noch freier als die evangelischen Landeskirchen, die wiederum viel freier sind als die katholischen. So sieht's aus. Man kann sogar so weit gehen und behaupten, man kann als Freikirchler machen, was man will. Ach, und der ist aber freikirchlich, heißt, da kann man praktisch machen, was man will. Man muss nur sagen, dass man an Gott glaubt. Und nicht mal das muss man sagen? Nö. Ja, aber ich meine, Theologe ist doch hier, ist das dein Job, über den lieben Gott zu reden? Aber wenn du das nicht machen musst, ich find's geil. Will man aus dem Munde eines Theologen den Satz, ich find es geil, hören? Sperrt ist doch überhaupt kein Theologe. Ja, ich wollte einfach nur Teil einer Kirchenbewegung sein.

Ah, schrecklich, oder? Es ist einfach ein Trauerspiel. Und gerade die Konsumflaute macht der Wirtschaft doch so zu schaffen. Da rauchst du denn eigentlich? Na logisch, aber warum? Um die Wirtschaft anzukurbeln. Genau. So sieht es aus. Aber du rauchst offensichtlich nicht viel genug. Ich rauche nicht viel genug, offensichtlich. Ja. Sonst würde es der Wirtschaft ja besser gehen. So sieht's aus. Aber wenn ich gerne mehr rauchen würde, dann wäre ja total Notstand angesagt. Na, dann bin ich wahrscheinlich schuld an der ganzen Wirtschaftsmisere, weil ich nämlich überhaupt nicht rauche. Oh. So sieht's mal aus. Ach, Mann, kannst du dir nicht bitte angewöhnen? Ja, nee, das gibt doch nicht aus. Also, du musst aber mal in die Zigarettenindustrie denken. An die Leute, die da beschäftigt sind. An die Betriebskinder ja. Außerdem habe ich überhaupt nicht so viel Geld für. Ja, du kannst ja sowieso nicht mal so viele essen. Ich esse ja schon immer nur in Frankreich. Ach so, echt? Da weißt du, jeder essen wie in Frankreich. Nicht so viel, aber dafür nicht so billig. Ja, aber dann musst du mehr rauchen. Nein, und dafür gebe ich auch meinen Eltern immer Geld. Wofür? Damit sie einkaufen gehen, weil mein Kühlschrank immer gefüllt sein muss. Aber bei mir zum Beispiel nicht? Ich nicht? Ja. Wieso nicht? Na, weiß nicht, Mutti und Vati bei mir weigern mir jeden Tag mal den Kühlschrank voll zu machen. Ja, wohl die ich meine, die wohnen ein Ende weg und ich wohne 4 Treppen hoch und das ist für die natürlich eine enorme Belastung. Andererseits sind es doch Mutti und Vati, die sind ja dafür zuständig, dass der Junge was zu essen kriegt, oder? Das ist absolut aus. Nee! Kann ja wohl nicht sein. Mit einer Schnödigkeits- und Arroganz ihresgleichen sucht, Mann. Überlassen die mich meinem Schicksal. Ja. Und wenn ich da mal nachfrage, na, du bist doch langsam erwachsen. Ja, ich bin langsam erwachsen, aber trotzdem, man kann ja so erwachsen sein, wie man will. Sohn ist man ja immer noch, oder? Genau. Und insofern sind die ja auch immer noch Eltern. Müssen die verdammt nochmal meinen Kühlschrank voll machen. So sieht's aus. Hazel Atkins ist tot. Come on, baby, come on and talk to me. Come on, baby, come on and walk with me. Take me by my little hand, hold me all so tight. Come on, baby, come on and walk with me. Well, I told your mama, told your papa too. Just exactly what I'm gonna do. Come on, pretty baby, walk and talk to me. Ja, auch meinetwegen ist Hazel Atkins. Ein Typ, der quasi alle Instrumente alles alleine gemacht hat, so mit Teufelsgeige, Dingster, Gitarre, Bonbon, Schalaralala, Schlagzeug, Wumm, alles selber gemacht und Spitzen-Songs geschrieben, unter anderem den hier. Ach so, naja, kenne ich ja zwangsläufig. Auch ein Song, der sich zum Mitsingen eigentlich eignet, oder? Ja, aber so nicht, bitte. Wieso nicht? Klingt ja schrecklich. Hauptsache die Musik stimmt. Aber genau, das tut sie bei dem Jaule ja im Endeffekt nicht mehr. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso denn? Zu blöde. Wieso ist denn zu blöde? Weil bei deinem kriegt sie weder Rückblick noch Intonationsstimmen. Bist du Musiklehrer? Nee. Eigentlich nicht, nee. Bist du Lungenkranker? Ohne ich. Bist du Asthmatiker? Blödsinn. Könntest du denn einen Chor leiten? Hallo, ich meinst du, wer die ganzen Engelschöre mal leitet? Oh, nee. Doch. Dann bist du aber kein Vollblutmusiker. Hab ich auch nicht behauptet. Aber ich brauch doch mal Musiklehrer. Hast du einen coolen Musiklehrer? Genau, deswegen dachte ich, du brauchst einen Theologen für deine neue Partei. Stimmt. Und selbst da kann ich dir anscheinend nie helfen. Genau, also sieht das aus. Da können wir das Gespräch auch genauso gut wieder beenden. Tschüss. Sag mal, Jürgen, wer war denn das überhaupt? Gott. Gott? Ja. Der kann ja vielleicht nerven. Ja, hat mich auch gestört. Schrecklich. Ich habe ja gehört, den wollten sie nicht mal in der EU-Verfassung. So sieht das aus. Und ehrlich gesagt kenne ich selber gar nicht mehr so viele Leute, die den Typen mögen. Niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Niemand mag mich. Hey, super. Wollen wir das mal zusammen singen? Klar. Okay. 3, 4. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Niemand mag mich, sonst kann das anders sein. Das wird's doch nicht. Wieso ist doch nicht schlecht? Das fordert ja natürlich raus, als so schöner Chor in Gröl zu werden. Ja, eben. Aber es muss dann natürlich trotzdem eine bestimmte Form von Grundmusikalität muss gewahrt bleiben. Ja, na ja. Und ich zeichne mich sicher nicht aus, dadurch, dass ich in übermäßiger Weise musikalisch sensibel bin. Ich weiß. Aber so unsensibel, dass ich das nicht mitbekäme. Ja. Los, mach mal, jetzt probieren wir mal. 3, 4. Niemand mag mich. Drum steh ich hier allein. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Niemand mag mich. Alleine glücklich. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Super. Hey Mann, großartig. Oh, ich bin wieder da. Hey Bernd. Hi. Was macht ihr denn da gerade? Ach, wir sind gerade ein bisschen dabei, den Chor zu gründen. Ja, sozusagen. Ach, kann man mit sowas heutzutage noch Kohle verdienen? Kohle, Kohle, Kohle. Darum geht's doch erstmal überhaupt gar nicht. Aber von irgendwann muss man ja seine Bude warm kriegen, oder? Kohle ist aus. Kohle ist over. So ein Bitte. Windenergie. Verstehst du? Alternative Energien. Tritin, Sonnenkraftwerke. Was? Das ist nicht Kohle, Kohle. Überhaupt dieses ganze neoliberale Gefase von wegen Wertschöpfung und so. Sowas gab's früher nicht. Ja, genau. Sie doch nur. Die Menschen haben damals praktisch noch zusammengehalten. Das war nicht so wie heute, dass es so kalt war, so egoistisch, so konkurrenzmäßig, so geldorientiert und alle Fernsehkicken. Nee, da hat man sich Sonntag schön um seine abgefeilte Baumrindensuppe versammelt und gemeinsam aus dem großen, umgelöteten Stahlhelm gelöffelt. Ach, und die Menschen haben sich verstanden und konnten einander vertrauen. Ja. Da habt ihr was wie heute noch nicht. Ja, mit der habe ich mal noch nie so beschäftigt. Ja, solltest du aber mal, dass du mal eine Vorstellung von hast. Leute, ich habe eine Idee, wir könnten uns ja gesanglich damit beschäftigen. Gesanglich? Was soll das heißen? Naja, dass man eben irgendwas für die DDR betreffendes gemeinsam singt. Zum Beispiel die Mauer. Hat uns getrennt, die Mauer, gnadenlos und fremd, die Mauer, gebaut und Herzen aus Stein. Zwischen Mut und sein Glück. Und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Du und ich. Ah, nee. Oh, scheiße. Aber kann es sein, dass wir ein bisschen falsch singen? Ihr singt da ja nicht mehr. Weil das nämlich ein absolutes Scheißlied ist. Ja, überhaupt nicht. Das ist ein dramatisches, politisch korrektes, interessantes, historisch, zeitgeschichtlich interessantes Lied. Ja. Von Christian Anders. Aber wieso singen wir nicht unsere eigenen Lieder? Na Mann, das ist hier, das Rock'n'Roll soll das sein. Ja, aber David kann auch Rock'n'Roll-Lieder schreiben. Ja, der kann mehr schreiben, als er singen kann, du. Weißt du wirklich, ich soll Songs schreiben? Ja, warum nicht? Ich habe so meine Zweifel, dass ich da auf Anhieb gute Ergebnisse erziele. Naja, das macht doch nichts. Naja. Bei den jungen Menschen klappt es ja auch spontan. Also, aber erstens hätte ich jetzt überhaupt keine finanziellen Interessen und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das großartig Spaß macht. Na gut, sagen wir mal, unabhängig von der Geldscheiße. Was würdest du denn am liebsten machen oder was? Hör doch mal auf mit den Flaschen zu klappern. Entschuldigung, wenn ich hier nochmal falsch rumstehe. Ich bin doch völlig verrückt. Da versuche ich jetzt gerade irgendwie totale so Empathie, Mitleidsgefühle für dich zu entwickeln. Und dann klapperst du immer, wenn ich gerade dabei bin, mich so einzukitschen und total mitleidig zu werden, klapperst du mit einer Flasche. Okay, es tut mir leid. Du bist aus dem Mitleid rausgerissen und werde gleich wieder fruchtig und brülle rum, dass dann jeder sagt, Mann, ey, so kannst du doch aber jetzt nicht so mit jungen Menschen reden, die praktisch überhaupt gar keine Zukunftsaussichten haben. Was eben waren die jungen Menschen noch die anderen? So schnell kannst du doch deine Meinung nicht ändern. Ja, stimmt, kann ich nicht, will ich ja auch nicht. Aber wenn du mal mit deinen Flaschen dazwischen klapperst, wäre ich verrückt. Es tut mir leid. So. Was würdest du am liebsten machen oder was bräuchtest du am nötigsten? Was ich am nötigsten bräuchte? Abgesehen vom Geld jetzt. Naja, vor allem glaube ich einfach eine interessante Beschäftigung, die mich ausfüllt. Rockstar. Zum Beispiel. Fernsehmoderator. Hirnchirurg. Nee, ich habe ja keine minifahrende Frau mit Boutique am Kudamm. Immobilienmakler. Ach, um an so eine Frau zu geraten? Genau. Ja, wahrscheinlich immer noch besser, als ständig als Songschreiber arbeiten zu müssen. Ja, arbeiten ist jetzt auch bloß eine Ausrede. Also irgendwie will dir das nicht so richtig gelingen, David zum Songschreiben zu bringen, wa? Ja, aber vielleicht kannst du die mal motivieren. Hm. Ja klar, versuch doch mal, Bernd, motivier mich mal ein bisschen. Naja, man muss ja nun mal klar sehen, dass Songschreiben nicht so einfach ist und dass da eine gewisse Qualifikation vonnöten ist eigentlich. Ne? Was? Oh, Mann, bist du blöd. Du meinst, es wäre einfach auch mal eine richtige Herausforderung, stimmt's? So sieht's aus. Na, das ist doch eigentlich mal was, oder? Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ja, du hast natürlich völlig recht. Man muss ja echt auf den Arsch setzen und dir ein paar Sachen ausdenken, ne? Ja. So ein bisschen mal ein paar Sachen einfallen lassen. Man muss auch einfach erstmal überhaupt anfangen mit so Sachen. Ja, da hast du wahrscheinlich auch recht. Da kommt dann doch immer noch die eine oder andere Geschäftsidee. Was? Ich will doch keine Geschäfte machen. Alle, naja, das ist ja der Sinn vom Chor.

an uns getränkt. Ist doch schrecklich. Nein, finde ich nicht. Freiheitlich-reaktionäres Geseier. Von Herzen aus Stein. Freiheit braucht Arbeit. Und deutsche Schimmeleien. Das klingt aber echt irre deutsch. Eines Tages stürzt sie ein. Ja, was denn sonst? Und musikalisch näher? Überzeugt mich da das nicht. So schlimm ist es doch nicht. Du kannst ja bei denen mitmachen, wenn es dir so gefällt. Halt aus, mein. Ja, warum nicht? Tschüss. Ja, tschüss. Halt aus! Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Kinder, super! 1A! Ach, ihr seid die Reizen. Das ist der Logis Telekom. 3, 4. Niemand mag mich. Warum stehe ich hier allein? Stehe und frag mich. Wie kann das möglich sein? Niemand mag mich. Alleine glücklich. Stehe und frag mich. Wie kann das möglich sein? Kinder, super! 1A! So ein Scheiß. Kinder, super, 1A. Was mach ich denn jetzt? Bernd. Hallo. Hallo, Bernd. Ja, was denn los? Bist du noch im Wirtschaftswunder? Nee, ich bin gerade losgegangen. Aha, wohin denn? Zu Lidl. Was? Was willst du denn bei Lidl? Was einkaufen. Wie uncool. Wieso, was ist denn am Einkaufen uncool? Ich meine, bei Lidl einkaufen ist uncool. Wieso denn? Ja, hast du nicht zum Beispiel gelesen, wie die ihr Personal ausbeuten und schikanieren? Ich gehöre ja nicht zum Personal. Ja, du vielleicht nicht, aber weite Teile des Personals. Ach so. Zu welchem Lidl gehst du denn? Zu dem in der Göbenstraße. Der da kurz vor der Potsdamer? So sieht's aus. Warum gerade der? Es gibt doch noch so viele andere. Ich finde den besonders lässig. Warum? Weil man sich mit dem Bier, das man dann da bei Lidl gekauft hat, schön auf den Mittelstreifen vor der Göbenstraße setzen kann und ordentlich ihn, ja, ist schon, wa? Ja, da kannst du aber auch zu Penny gegenüber gehen. Die haben besseres Bier. Was, zu dem Penny meint? Ja, Berliner Kindl Jubiläumspilsner haben die. Ach so, ist natürlich mal eine Maßnahme. Hör zu, können wir uns da treffen? Können wir machen, wieso nicht? Ich brauche 10 Minuten. Na, ich wahrscheinlich so 11. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wollt ihr da tatsächlich zum Lidl gehen? Was ist das denn jetzt schon wieder? Jürgen. Hallo? Hallo, ich bin's. Kann ja jeder sagen. Wie bitte? Das kann ja jeder sagen. Ich bin dran. Ja, ist schon klar. Ja. Was los? Hast du keinen Bock mehr auf Chor oder was? Nicht schlecht. Gute Überlegung. Ja, präzise gedacht. Ja. Finde ich genau. Mit diesem Misstrauen sollte man der Wirklichkeit begegnen, um hier auf den Grund zu kommen. Ja, ich habe mir auch überlegt, dass ich das mit dem Chor jetzt erstmal sein lasse. Wieso denn? Was machst du denn? Ich treffe mich gleich mit Bernd bei Pennymarkt. Was war das? Ich treffe mich gleich mit Bernd bei Pennymarkt. Was ist denn da? Das ist ein Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen der Rewe-Gruppe. Rewe-Gruppe, Rewe-Gruppe. Wenn es nun mal so ist. In der Branche saufen sie doch alle. In der Branche was bitte? In der Branche saufen sie doch alle. Was soll denn das heißen? Das weiß ich auch nicht. Aber es trifft sich ja ganz gut mit dem, was wir da vorhaben. Was willst du denn da machen? Bier trinken. Ah, ehrlich? Nee. Ja, nicht direkt, wir wollen es da kaufen und dann auf den Mittelstreifen von der Göbenstraße gehen und es da austrinken. Total kapitalistisch. Ja klar, was ist? Hast du auch Bock? Ja, logisch. Okay, bis gleich. Der asoziale Start in die Zukunft. Nach den Nachrichten geht's weiter. Genau, so sieht das aus, würde ich mal sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wie gesagt, heute Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von David. Und nach dem Nachricht geht's weiter. Die Fritz-Disco ist wieder unterwegs und macht an diesem Freitag Station in der Diskothek Zeckerin in Zeckerin. An den Decks die Fritz-DJs T-Bird und Branko Jet. Die Fritz-Disco in der Diskothek Zeckerin. Freitag ab 22 Uhr. Aus dem Radio geholt und auf die Bühne gestellt von Fritz. Und das hört man. 23.31 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der bayerische Innenminister Beckstein hat Bedenken gegen das geplante Bleiberecht für geduldete Ausländer geäußert. Eine solche Aufenthaltserlaubnis dürfe erst gewährt werden, wenn der Betreffende einen Arbeitsplatz vorweisen könne, sagte Beckstein. Es dürfe nicht zu einer Belastung der Sozialsysteme kommen. Auch Niedersachsens Innenminister Schünemann kritisierte den Kompromiss. In Italien wird es nun doch keine Tourismussteuer geben. Die Regierung von Ministerpräsident Prodi scheiterte im Parlament mit diesem Vorhaben. Touristen sollten in den Städten mit Abgaben zwischen 2 und 5 Euro pro Tag belastet werden. Das Konzept für den Bau eines neuen Brandenburger Landtags in der historischen Mitte von Potsdam ist gescheitert. Die Stadtverordneten stimmten bereits zum zweiten Mal gegen den Bebauungsplan. Dieser sah vor, bis 2010 ein neues Parlamentsgebäude zu errichten. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin am Abend beim ERC Ingolstadt mit 1:4 verloren. Und Alba Berlin besiegte am heutigen dritten Spieltag des Basketball-ULEB-Cup den belgischen Meister Ostende mit 69:80. Der deutsche Vizemeister leitete damit den zweiten Saisonerfolg und den ersten Europacup-Auswärtssieg seit 2 Jahren. Wetter. In dieser Nacht stark bewölkt, gebietsweise gibt es auch etwas Regen oder Nieselregen, 8 bis 11 Grad. Morgen dann wolkig und von Südwesten aufgelockert, milde 13 bis 16, in Berlin 15 Grad. Verkehr. A11, Dreieck-Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Joachimsthal und Finofurt. In beiden Richtungen sind Schwerlasttransporte in dieser Nacht unterwegs. Bitte Vorsicht, ansonsten gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. So, hier geht's dann heute. Nicht telefonierend, sondern mit dem Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von David gleich weiter. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Bye. Start in die Zukunft. Der Zusammenschnitt, der leider aus Sicherheitsgründen hiermit zur Satire erklärt werden muss. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich zum Beispiel, als er mich in beispiellos solidarischer Art und Weise zu einem kleinen Hartz-IV-Experiment ermuntert hat, dessen Tragweite sich zunächst allerdings kaum abschätzen ließ. Und nach einem hauptsächlich in Kneipen verbrachten Nachmittag waren wir erstmal getrennte Wege gegangen und jetzt aber schon wieder miteinander bei Pennymark verabredet. Guten Tag. Hey Jürgen! David! Hey Mann, du bist ja schon da. Ja. Wie hast du das so schnell geschafft? Na, das werde ich jetzt dir auf die Nase binden, oder? Was, wieso denn nicht? Bist du mit dem Taxi gefahren oder was? Genau. Mein Gott, wie uncool. Wolltest du mal wieder einen auf dekadent machen, ja? Nö, nee, gar nicht. Naja, komm, lass uns zum Bier gehen. Mhm. Vorne. Tja, so. Ja. Aha. Krieg mal in die Hand, ey. Alles anders geworden hier. So viele Biersorten hatte Penny doch sonst nie. Mhm. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Ja. Ach, sag mal, was nimmt man denn am besten? Naja, woher soll ich denn das wissen? Du bist auch sonst immer so entscheidungssicher. Quatsch. Ich weiß was. Entschuldigen Sie, können Sie uns bitte mal kurz helfen hier? Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss hier kassieren. Frechheit. Ach, schade. Und Ihre Kollegin? Die ist im Urlaub. Na toll, da gehört sie hin. Na aber, volle Pulle. Was soll denn das jetzt heißen? Die arbeiten, haben ja nur auch Anspruch. Also wenn du arbeiten würdest, würdest du ja auch Urlaub geben wollen, oder? Aber hier geht's doch einfach mal ganz klar zu Lasten des Jobs, den Sie Gottverdammt noch mal zu erledigen haben, oder? Würdest du den Job von denen haben wollen? Na, ich jedenfalls nicht. Nee. Naja, siehste. Ja, aber weil ich genau so einen Job gerade geschmissen habe, verstehst du? Und nicht ohne Grund. Wieso denn? Ja, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf diesen Stress. Und ich meine, guck mal, es gibt so viele Arbeitslose. Warum stellen Sie hier nicht ein paar hin, die Ahnung haben von Bier, einen beraten und fertig ist die Sache? Ist ja jetzt aber vielleicht auch ein bisschen ungerecht den Leuten gegenüber. Das ist wahrscheinlich jetzt auch kein Spaß für die, wenn die selber wissen, sie haben keine Arbeit und dann kommen irgendwie, hast du am Tag 50 von so Leute wie dir da und die können ja nicht helfen und wollen dir vielleicht helfen. Quatsch, die Arbeitslosen sind alle Alkoholspezialisten. Ja, aber außerdem haben die ja vielleicht wirklich auch irgendwie scheiße Stress. Also ich meine, das muss man schon verstehen. Da muss man doch jetzt nicht über die schimpfen, sondern man muss sich irgendwie überlegen, was in der Politik insgesamt vielleicht falsch läuft. Ja. Vielleicht ein bisschen genauer, als dass man sagt, läuft irgendwie alles scheiße, ist alles Mafia. Das habe ich ja gar nicht behauptet. Hallo, Jürgen, David! Bernd! Hey Mann, da bist du ja. So sieht's aus, ich hab mal extra beeilt. Hey Mann, wir sitzen hier ziemlich in der Scheiße. Wir können uns nämlich nicht zwischen den ganzen Biersorten hier entscheiden. Genau. Mann, wieso denn? Muss mal kicken. Haben wir ihn hier. Ach Mensch, endlich mal wirklich jemand, der kooperativ ist. Und kompetent. Das freut mich, das ja. Ist schön. Ja. So, dann machen wir jetzt mal hier. Also ganz spontan würde ich dir den Schwarzlaufpilz empfehlen. Schwarzlaufpilz, habe ich noch nie gehört. Unter anderem auch bekannt als Bindinger Export. Aha, wo kommt das her? Das wird in einem Ort ja nicht mal so weg von meiner Heimat gebraut. In wo? In Oranienburg. Aha. Oranienburg, der wichtigste Wirtschaftsstandort im Norden von Berlin. So sieht's aus. Hat sich denn da eigentlich überhaupt viel getan jetzt in den letzten 15 Jahren? In Oranienburg jetzt, oder was? Ja. Naja, zum Beispiel ist der Flughafen Tegel jetzt in 20 Minuten zu erreichen seitdem. Stimmt, vorher ja praktisch gar nicht. Ja. Aus Oranienburg? Naja, war doch Ostzone, weißt du doch. Ach so. Ich schlage vor, wir nehmen jetzt einfach erstmal 3 bis 6 von den Flaschen. Gut. Und da raus an die frische Luft. Okay, ich brauche nur noch schnell eine Packung Mondanin-Fix-Soßenbinder. Gut. Was willst du denn damit machen? Nehme ich manchmal fürs Bier. Was, wieso für das Bier? Wenn das Bier zu dünn ist, dann ist es ein ganz guter Trick eigentlich. Und dieses Oranienburger Zeugs kenne ich ja noch nicht. Wo gibt's denn sowas? Hier, beim Mehl und so. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab's, los, kommt auf zum Mittelstreifen. Vorsicht beim Überqueren der Straße. Und wohin? Lass uns mal ein Stückchen weiter rechts darüber gehen. Wieso denn bitte? Na, links ist doch schon besetzt. Siehst du nicht die Jugendlichen da? Wir sind doch egal. Ja, aber links hast du einen Baum, wenn du mal pinkeln musst. Siehst du, genau. Ja, wenn's denn sein muss. Wieso müssen so Jugendliche eigentlich immer so laut Musik hören? Verstehe ich auch nicht, finde ich auch scheiße. Kinder, wir lassen uns mal hier von dem Hip-Hop praktisch überhaupt gar nicht irritieren, oder? Sondern jeden gleich. Ist doch kein Hip-Hop, was sie da hören. Wieso denn? Wahrscheinlich, weil es keine Hip-Hop-Fans sind. Was ist das, was die da hören? Ja, kennst du nicht mehr von früher diesen Plastik Bertrand? Den kann ich mal nicht erinnern. Alzheimer. Wie Ostonal, würde ich sagen. So, wie heißt denn das Lied? Ça plan pour moi. Kaplan Thomas. Was heißt denn das? Ist von 1977. Genau. Und der Titel ist nicht für jeden so ohne weiteres zu übersetzen. Ja, was heißt denn das nun? Das heißt so viel wie ich bin high. Der weiße Hai. Nein, im Sinne von stoned, bekifft oder keine Ahnung. Quatsch. Natürlich. Kaplan Thomas. Woher weißt du das? Ja, sowas weiß man halt. Du gehst nicht einfach hin und fragst die Bengels, was das da heißt. Ja, ist auch eine gute Idee. Sag mal, was heißt denn Plan für Moor? Heißt dein Plan für mich. Dein Plan für mich? Ja. Echt? Könnte stimmen. Danke. David! Wo ist denn der? Der hat mich angelogen. David! Der ist irgendwie gerade mal ins Gebüsch, glaube ich. David! Ich zieh gleich meinen Gürtel ab. So ein Bitte. Der hat mich angelogen. Wie denn? Der hat irgendwas gesagt. Lass er doch. David! Was ist denn? Mein lieber David, du bist ja vielleicht ein feiner Mensch. Ja, und du hast ja vielleicht eine französische Freundin. Aber du sollst nicht immer so lügen, wie ihr druckt. Was erzählst du da? Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt auch die ganze Aufregung nicht. Als ich ihn gefragt hatte, was Saplan... Kann ich mich nicht daran erinnern. Saplan... Wie heißt es? Saplan pour moi. Saplan pour moi heißt. Ja. Da sagt er einfach... Sagt er erst, weiß ich nicht? So sag ich, ja, ist gut. Das bin ich ja von ihm gewohnt. Wenn ich immer eine Frage stelle, weiß er nicht. Stimmt. Und dann habe ich ihn aber nachdrücklich darauf hingewiesen, dass er quasi angeblich, jedenfalls erzählt er das immer und haut damit gehörig auf die Kacke, wenn sich Gelegenheit dazu ergibt, dass er angeblich eine französische Freundin hat. Ja, und dass er hin und wieder auch mal schön nach Frankreich fährt und dit und dit und dit und dit. Und dass er auch in der Schule Französisch gelernt hat und durchaus der französischen Sprache mächtig ist. Und nachdem ich gesagt habe, du hast eine französische Freundin, ach ja, fällt ihm ein Mensch, ja klar, ich habe eine französische Freundin. Stimmt doch überhaupt nicht. Macht er irgendwas? Gar nicht. Und das stimmt nicht. Voll gelogen. Echt? Also, das war nicht dein Plan für mich. Das war nicht dein die Plan adäquate für Übersetzung mich? Von für das Plan Poma. Also, ja, na, aber ist es nicht eigentlich ideal? Komm, lass uns hier Bierchen zwitschern und Jude ist. Ja, hast ja recht. Kann doch wohl die wahr sein. Trotzdem hatte ich auch recht. Nein. Schluss jetzt hier, Pilsette. Und, habe ich zu viel versprochen? Wann, was, wem? Na, ich meine, wie schmeckt's das Bier? Ungewöhnlich. Ah, ja. Koreanischer Schnaps, in dem eine tote Schlange liegt, schmeckt so ungewöhnlich. Ja, oder Schafsmilch. Aber wahrscheinlich nicht wie Schafsmilch. Nee. Wie schmeckt denn Schafsmilch eigentlich? Ganz gut. Ich wollte nicht wissen, ob gut, sondern wie die schmeckt. Wie? Im Vergleich zwischen Kokosmilch und Kuhmilch. Wo wäre da Schafsmilch anzusiedeln? Oder zwischen Olof Olas und Kuhmilch? Olof Olas? Buddymilk. Ich hatte mal einen, der hieß Olof Olas. Der Geschmack von Schafsmilch MS verhält sich zu dem der bekannten Kohlmilch MK exakt wie Schafskäse KS zum ebenso bekannten Kuhkäse KK. Es gilt also MS durch MK ist gleich KS durch KK, also MS gleich KS durch KK mal MK. Für den Fall, dass es einen Kuhkäse KK gibt, der wie Kuhmilch MK und genau wie Kuhmilch MK schmeckt, gilt MS gleich KS. Es gibt also eine Schafsmilch, die dann wie Schafskäse schmeckt. Das ist echt eine präzise Beschreibung. Ich wollte aber eigentlich wissen, wie euch das Bier schmeckt. Ach so, das ist doch super. Ja, finde ich eigentlich auch. Bin ich ja beruhigt. Ey, Alter, hat mal jemand von euch ein Handy auf Tasche? Was? Meinen die jetzt uns? Wozu denn? Wir haben hier ein Problem. Ja, Probleme haben wir da irgendwie alle. Hä? Sei froh, du hast wenigstens noch keine Geldprobleme. Du hast ja mal noch Mutti und Vati, die Stulle machen und dir teure Adidas, Puma oder Dingsda-Schüchchen kaufen, oder? Stimmt da ja nicht. Ich nehme an, dass Bernd das lösen kann. Bernd, jetzt löst du mal dem jungen Menschen sein Problem. Wieso denn Icke? Beide, woher kommst du? Aus dem Osten? Da ich doch nichts für. Ey, Mann, wir brauchen nur mal kurz ein Handy. Ach so, du wolltest dem Bernd jetzt aber mal dein Problem schildern. Hab ich doch gesagt, wir brauchen ein Handy. Na, denkst du, wie ich fluche, dass ich ein Handy habe? Was? Weil jeder Idiot ruft dann immer an. Echt? Ja, natürlich, wenn du gerade nicht angerufen werden willst, ruft da einer an. Ja. Also bestens irgendwie Festnetz mit Anrufbeantworter, wo man nicht gleich rangehen muss, sondern wo man sich erstmal anhören kann, was jetzt irgendwelche unsympathischen Leute wollen und sich dann überlegt, ob man zurückruft und dann immer noch bis dahin eine Ausrede ausdenken kann. Das kannst du bei Handy nicht. Das kann ich bestätigen. Verstehst du? Da wirst du angerufen und fragst du, wo bist denn du? Dann musst du sagen, wo du bist. Und ach, da bist du ja gleich in der Nähe, dann komm ich mal vorbei. Das ist doch schrecklich. Du bist einfach mal aus. Dann, wie siehst du das? Du hast doch ohne Handy, oder? Sag ich doch, so sieht's aus. Darf ich mal kurz unterbrechen? Jürgen, sag mal bitte kurz, alter Sexpistolero. Alter Sexpistolero? Tatsächlich, du lispelst überhaupt nicht mehr. Ach, ehrlich? Nee. Ja, wenn ich es doch sage. So sieht's absolut aus. Hm. Naja, macht ja nichts, oder? Eigentlich nicht. Ob das an diesem Bier liegen könnte? Ach so. Ach so. Also ich weiß ja nicht, ein Bier kann ja einiges verändern, aber... Eine Sprache wahrscheinlich nicht. Ja, warten, hörst du dir doch an, mal die Besoffenen, wie sie rumleihen, als wenn da nur schon eine Sprache verändert worden wäre. Ach so, da hast du natürlich recht. Ach so, das ist doch super. Warum sollte es nicht auch in die andere positive Richtung gehen können? Na logisch, kommt nochmal auf das Bier drauf an. Und ich habe ja gesagt, das Oranienburger ist absolute Spitze. Oranienburg. Sag mal, Bernd, da fällt mir ein, du wolltest doch eine Kneipe aufmachen eigentlich, oder? Wie sieht's aus? Ich meine, hey Mann, das wäre doch die Geschäftsidee, oder? Was für die Geschäftsidee? Nicht CD, Idee. Hab ich doch gesagt. Ich meine, in dieser Kneipe schenkst du nur Oranienburger Bier mit dem Hinweis auf die heilsame Wirkung aus. Und wenn die Leute einen Apfelkorn trinken wollen oder einen Wein oder so? Ja, gibt's natürlich auch, aber der Gag ist natürlich das Bier. Das ist doch Quatsch, da fällt doch keiner rein. Wieso denn nicht? Du musst doch mal... Mann, Bernd, die jungen Menschen haben heute Probleme, oder? Ah, ich weiß nicht, was soll die Scheiße? Man kann nur resignieren und sich, wenn's zu schlimm wird, betrinken. Hey Mann, ich dachte einfach, es wäre eine ganz gute Geschäftsidee. Naja. Ja, nimm doch mal ein bisschen mit. Naja, versuch ich's doch. Ah, ist das schrecklich. Mann. Junge Menschen sind überhaupt gar nicht mehr bereit, mitzudenken. Ah, was willst du machen? Sag mal die Zeit. Ist ja noch scheißer als Hartz IV. Ah. Was? Die Zeit ist noch scheißer als Hartz IV? Ja. Hey Mann, dann ist Hartz IV verglichen mit der Zeit gar nicht mal so schlecht. Hm. Ja, da hat er allerdings recht. Also noch besser, als ich bisher dachte. Aber Hunde hoch. Was? Hunde hoch. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wieso sind Hunde auch besser als bisher gedacht? Naja, woher soll ich denn das wissen? Naja, also... Du musst doch wissen, was du sagst. Ich erinnere mich Gott sei Dank nicht. Sag mal, müssen wir uns schon wieder Sorgen um dich machen? Um mich? Ja, natürlich um dich. Du redest ja völlig wirr. Genau, so. Wäre übrigens auch ein schöner Bandname. Wieso Bandname? Wieso nicht Blutentnahme? Ohne die Blöde. Fängst du jetzt auch noch an? Das war ein Spaß. Ach so. Hast du schon mal mit einem Kraftwerk was zu tun gehabt? Was? Ja, logisch, Kraftwerk, die Band hat man doch gehört immer früher. Ja und? Bom, bom, bom, bom. Das würde, wäre früher als Musik, wäre das nie durchgegangen. Ist jetzt so, ja. Aber könnte das irgendwie an dem Oranienburger Bier hier liegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Joi, die Berliner Vorstädte, oder? Brodels. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Whisky-Sorten, da bleibst du relativ klar im Kopf, fängst aber total an zu torkeln. Wenn du die getrunken hast, meinst du? Ja, ja. Dann eben nicht. Boah, das ist ein alkoholisches Getränk. Einerseits die Sprachverständlichkeit erhöht, aber andererseits die semantischen Mitteilungsmechanismen außer Kraft setzt. Ist schon erstaunlich. Ja, ja. Der Neger hat sein Kind gebissen. Das habe ich auch schon von Leuten gehört, die konnten nur schreien, wenn sie betrunken waren. Onkel Müller hat einen Triller. Rainer Müller war so einer, glaube ich. Ja, kann sein. Herr Lehmann hat die Lou gezwickt. Herr Lehmann hieß damals der Direktor von unserem Gymnasium. Der hat niemals getrunken, war aber trotzdem nicht sehr sprachgewandt. Da gibt's alles. Tja. Ach, hey. Mein Gott, der Arme. Was kann man da machen? Die Scheiße ist, dass meine Arme so kurz sind. Bei Schlangengift gibt's ja zum Beispiel immer so spezielle Gegenmittel. Ich brauche eine kosmetische Operation. Ich muss mir meine Arme verlängern lassen. Ja, das ist dann immer irgendwie so ein Serum, irgendwie aus Pferdeblutplasma oder so hat hergestellt. Und dem Radi-Radi-Bum-Bum-Bum. Ach so, ich dachte immer aus Schlangengift selbst, so wie Impfstoffe, die ja auch die Viren enthalten, gegen die sie eigentlich schützen sollen. Ja, wäre natürlich auch eine Variante. Meine Augen stehen praktisch so eng beieinander und die sind so klein. Andererseits haben manche Impfstoffe mehr Wirkung, als dir lieb ist. Ja, ist schon klar. Alle haben mich lieb und dann denke ich, ich will nicht zu allen gehören. Die Frage ist, ob es ein Gegenbier geben könnte. Ich bin nicht einer von denen. Ich werde mich mal vorsichtshalber hassen. Ja, was ist denn das Gegenteil von Oranienburg? Ach so, gute Idee. Genau, immer aufpassen. Lass uns mal überlegen. Oranienburg liegt im Norden. Müsste also eher ein Bier aus dem Süden sein, meinst du? So sieht's aus. Die sind aber nicht schimpansenhaft aus. Ein dunkles Bier müsste es dann also auch sein, weil das Oranienburger ist ja hell. Absolut. Aber ich finde es ja auch... Soll ich euch mal sagen, was mich total... Redet ihr jetzt mit uns? Total, immer... Immer schon. Schon möglich. Praktisch total... total ankotzt. Nee, was denn, Jürgen? Wenn was? Wenn das nun wirklich an einem Oranienburger Bier liegt und das ein Gegenmittel geben könnte, dann könnte das aber eigentlich theoretisch auch so wie mit der Lispelei von Jürgen ablaufen, oder? Wie meinst du das? Hä? Was hast du jetzt gesagt? Ah, da haben wir ja vermutlich die Oliven die Sache verursacht, wa? Aber im Bier die Sache dann wieder gelöst. Ach so, meinst du, das Gegenmittel müsste gar kein Bier sein, sondern könnten vielleicht sogar Oliven oder wieder was ganz anderes sein? So sieht's aus. Da habe ich eine Idee. Warten.

da, da, da, da, danke für jeden Tag für mich und so weiter. Ey, Mann, das ist absolut spitzenmäßig. Ich finde, wir sollten wieder was mit unserer Band machen. Was denn für eine Band? Da bist du doch hier, Talkfunkers. Hey Mann, du musst doch seinen momentanen Zustand berücksichtigen. So sieht es aus. Aber eben war gerade komischerweise wieder völlig normal. Stimmt, da hast du eigentlich recht. Oh. Siehst du, jetzt wo wir wieder anfangen mit dem Thema, fängt er wieder an zu spinnen. Hast du auch recht. Na Gott sei Dank, kann dir nicht passieren, dass du verrückt wirst. Erinnert mich so ein bisschen an die Heisenbergsche Unschärferelation. Was für ein Ding? Na, dass du die Eigenschaften von Dingen nicht beobachten oder messen kannst, ohne die zu beobachten oder zu messenden Eigenschaften mit dieser Beobachtung zu beeinflussen oder zu verändern. Ja. Jürgen verhält sich also ein bisschen wie ein Elementarteilchen, dessen Ort und Geschwindigkeit du bestimmen möchtest. Spaltung ist wieder zu leicht. Ja, aber wie dem auch sei, was hältst du von der Sache mit der Band? Naja. Der sagt immer, ich bin Wissenschaftler. Wäre das nicht ein bisschen viel auf einmal? Kneipe, Jürgen und auch noch Band? Naja. Ich bin Jürgen. Naja, also ich meine, vielleicht könnte man das doch alles unter einen Hut bringen irgendwie. Mein Gott, du nimmst dir aber auch mal Sachen vor. Für so eine Klitsche mit drei Angestellten. Was ist denn eigentlich mit deiner Klappgitarre? Was, meine Klappgitarre? Ja, kannst du dich anständig ausdrücken. Ah, hast du immer noch immer dabei? Ja, logisch, hier. Ah. Weil du Fußballfan bist? Aber ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Da kommst du ja schnell wieder rein, würde ich mal sagen. Ich muss mal sehen, müssen wir irgendwie hier probieren. Ah. Du kannst nur so bin, bin, bin, bin, bin. Lass ihn noch mal probieren jetzt. Aber hochqualifiziert hoffentlich. Oh, lass ihn probieren jetzt. Oh, lass ihn probieren. Dafür, dass du keine Übung hast, ja nicht mal so schlecht. Naja. Hast du mir das Absolute gehört? Oh Baby, hey, absolutes Gehör ist so überflüssig bei dieser Musik. Ich sage dir, hey. Ja. Ja, absolut lässiger Blues, würde ich mal sagen. Ja. Man chartet. Erstaunlich. Dieser Optimismus, der ist doch unrepräsentativ. Okay. Unrepräsentativ. Deutschland liegt doch im Gemütskoma. Oh yeah. Gemütskoma. Gemütskoma. Liest man und hört man überall. Überall. Aber die jungen Menschen, erfahrungslos, orientierungslos, unbeschwert, sind offensichtlich optimistisch. Kann ja wohl nicht angehen. Hey Mann, wieso nicht? Lass uns optimistisch sein. Ja. Optimismus hat mein Experiment von Anfang an bestimmt und daran sollte sich auch nicht mehr viel ändern. Alle Versuche, neben der Arbeitslosigkeit Sinnstiftendes ins Leben zu rufen, sind bisher im Sande verlaufen. Und ich war mir nicht sicher, ob wir uns nicht auch. Bald mal da sein. Wo denn, wo denn? Bei mir in der neuen Kneipe. Beim Hartz IV, Jürgen. Oh Gott, das ist ja ein frustrierender Name. Ja, doch, aber nur auf den ersten Blick. Genau. Du darfst die Aktualität des Namens natürlich nicht vergessen und auch nicht die Assoziationen, die sofort in den Köpfen entstehen, wie zum Beispiel billiges Bier, Freizeit. Ach, erzähl's mir nicht. Ich will ja auch immer mit diesem ganzen Elend der Welt eigentlich nichts zu tun haben. Du wirst aber müssen, wenn du bei uns arbeiten willst. Aber und das willst du doch, oder? Na, das sagst du so. Na klar, wieso nicht? Soll ich's dir sagen? Ja, wieso nicht? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass mein Leben... Greife das doch einfach mal als Neuanfang. Ein Job in meiner Kneipe, was ist denn das bitteschön, wenn nicht ein absoluter Neuanfang? Nimmst du zum Beispiel Drogen? Was, ich doch nicht. Bist du dir sicher? Na logisch. Überhaupt ja nicht. Vielleicht mal ein Bierchen, aber... Alkohol, damit fängt's ja an. Oh mein Gott, kann aber nicht wahr sein. Rauchst du denn manchmal eine Zigarette? Nee. Ich übrigens auch nicht, Mann. Wie ist es denn mit nikotinhaltigem Kaffee? Mit nikotinhaltigem Kaffee habe ich gar nicht gehört. Tee? Hey, das wär's doch, wenn's sowas gäbe. Absolut. Kräutertee? Tabakkräutertee, genau, den werde ich anbieten. Genau, die Kundschaft abhängig von deinen Produkten machen. Ist ja nicht gegen einzuwenden, wenn's konjunkturfördernd ist. Aber es gibt sicher gefährlichere und weniger gefährliche. Ich meine, vor allem, hey, du zahlst Steuern und alles, ne? So sieht's aus. Aber... Droge ist es auch erstmal. Ach, und dagegen hast du jetzt was, oder wie? Ja, die Verbindung ist scheiße, Baby. Was, die Verbindung von Kneipe und Drogen? Nee, die Verbindung von Drogen und Job, stimmt's? Genau. Ich glaube, da kann ich da beruhigen. Kein ernstzunehmender Gastronom konsumiert die Drogen, die er verteilt. Und natürlich auch kein ernstzunehmender Mitarbeiter. Ich meine, die tun ja nicht mal so, ja. Finden wir aber auch cool. Eigentlich ist es immer... Das ist doch Rock'n'Roll, oder? Vielleicht soll ich einfach mal tun, als ob ich hier total unter Drogen stehe. Ja, los, setz Entertainment. Personality.

und dann so und dann nicht zu Ende gebracht. Genau, deswegen nutzen wir das jetzt einfach aus. Das war unser Projekt Bandname per Definitivum eigentlich einfach zu Ende bringen können und nennen uns Three of Hearts. Ja, genau. One, two, three. Wir sind nicht Hartz IV, wir sind das Three of Hearts. Okay. Wir sind nicht Hartz V, wir sind das Three of Hearts. Yeah. Hoch die Hartz 6, wir sind das Three of Hearts. Tempo müssen wir nochmal üben. Wieso denn? Naja, ich bitte dich. Hast du später total viel Chancen bei Frauen und so? Was? Wirklich? Kann ja wohl nicht wahr sein. Außerdem kannst du immer noch Rockstar werden. Ach so, nee, will ich ja nicht. Dann lass uns den Song der Frauen zuliebe noch ein bisschen üben. Nee, klingt doof. Was, wieso denn? Der ist voll scheiße. Ja, so toll fand ich ihn jetzt so nicht, aber... Könntest du nicht eine schöne Coverversion von Nothing machen? Monday nothing, Tuesday nothing, Wednesday, Thursday nothing. Haben wir doch schon. Sind mit Klavier, das würde ich mir total schön vorstellen. Ist ja nicht. Erstens hier kein Klavier und zweitens kann ich die Noten überhaupt nicht. Dann musst du nicht die Noten haben. Wenn du 8 Jahre Klavier gespielt hast, dann hörst du das raus. So sieht's aus. Wenn ich mich einfach weigere? Ach so. Ja, ich kann ja nicht mehr machen. Hm. Ja. Ja. Tja. Ich sehe jetzt im Grunde keine andere Fruchtmöglichkeit, als einen schwulen Cowboy-Song zu spielen. Schwulen Cowboy-Song? Ja, wohl die wahr sein. Hey, hey! Also eigentlich ist es uncool, aber gerade uncool ist doch viel cooler als cool. Ich sagte unschwul. Was soll das? Wir sind keine Cowboys und eher Heten, würde ich sagen. Ja, aber entschuldige, ist George W. Bush auch? Ja. Erstens wäre ich mir da nicht so sicher und zweitens sollten wir doch eigentlich auch Kneipengastwunschmusiken spielen. Stimmt, so sieht's absolut aus. Leben ist kein Wunschkonzert. Naja, ja, mein Gott, das Leben... Musst du schon zugeben, oder? Ja, natürlich ist es Leben kein Wunschkonzert, aber hier geht's auch nicht ums Leben. Hier geht's darum, dass wir unsere Geschäftsidee konsequent durchführen. Leben ist kein Wunschkonzert, stimmt's? Na ja, schon, aber... Und wann hast du gemerkt? Das war neulich, als ich im Fernsehen mal wieder das ZDF-Wunschkonzert der Volksmusik mit Caroline Reiber gesehen habe. Wann war das? Etwa vor 2 Wochen ungefähr. Du hast erst vor 2 Wochen gemerkt, dass im Leben kein Wunschkonzert ist? So sieht's aus. Bis dahin hast du gedacht, alle so... Und so ja noch... Echt? Naja. Und aber... Das war nämlich so. Ich hatte mir nämlich gerade vorgestellt, ihr habt, was wohl passieren würde, wenn mein Fernseher ausgerechnet in dem Augenblick kaputt gehen würde. Ja. Und dann habe ich mir diese Sendung angekickt und irgendwann war die Sendung zu Ende und mein Fernseher hat immer noch funktioniert. Oh! Ich habe mir also überlegt, die Lebensdauer von meinem Fernseher muss eine ganz andere sein als die von diesem Wunschkonzert. Also wenn die Lebensdauer verschieden ist von der Wunschkonzertsdauer, dann kann das Leben auch kein Wunschkonzert sein. Super! Mensch, du bist ein Aufpasser. Naja. Und es ist ja dann doch eine leidvolle Erfahrung, eine schwere Erfahrung, eine das ganze Weltbild erschütternde Erfahrung. Kann man wohl sagen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, dann macht doch euren Scheiß alleine. Wie bitte? Was? Ja, ich hab keinen Bock mehr auf so fruchtlose Diskussionen. Wieso fruchtlos? Ist doch noch ja nicht zu Ende, kannst du ja nicht wissen. Absehbare Terminiertheit eines Diskurses, aber eine der Grundmotivationen, ihn überhaupt zu führen. Aber ich habe ohne angefangen mit dem Gerede, Leben ist kein Wunschkonzert und so, das war Jürgen. Na und? Kann ich jetzt ohne Stadt führen? Mal jetzt hört doch mal auf. Habt ihr einen vernünftigen Vorschlag? Habt ihr nicht? Hab ich ja gerade gemacht, ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Hm. Tja. Ich wollte mal sagen, wir haben rausgegrault. Ja. Ich hasse mich dafür. Ja, was willst du machen? Rhythm without Blues. Wir könnten ja erstmal hier an der Bar ihn trinken. Was hältst du denn davon? Bier. Hinter ja die Zapfanlage ist noch nicht angeschlossen. Na ja, toll. Kann da höchstens ein Korn oder ein Wodka anbieten. Mehr nicht? Na ja, muss doch erstmal alles geliefert werden hier. Na ja, kommt später noch. Genau. Was machen wir jetzt? Tja, wenn jetzt wenigstens irgendwie Vatertag oder 1. Mai oder sowas wäre. Ja, genau, das hätte man ja natürlich. Das wäre, wenn jetzt 1. Mai wäre. Oh, wäre das super, ey. Aber ist ja nun mal. Mann, dann wäre doch alles klar, oder? Ja. Volle Pulle! Rollt euren Marsch, Burschen, von Bord! Ja. Ah, da hätten wir schon Kampflieder spielen können. Ja, wieso? Können wir ja trotzdem machen. Ne, eben hast du mal gesagt, saufen. Ja, logisch, man kann das sogar kombinieren. Mit dem Saufen? Ja, wenn du dich auf Wodka und Korn beschränken willst. Nö, eigentlich nicht. Dann haben wir eben Pech gehabt. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Ist das eigentlich ein Kampflied? So sieht's aus. Wollen wir das mal spielen? Ne, jetzt nicht. Wieso denn, wäre doch mal schön. Du hast ja oft genug gespielt. Hab ich zwar nicht daran erinnert, aber... Und aktuelle Musik ist ja meine Stärke eigentlich. Was würdest du denn für ein Kampflied spielen, wenn überhaupt dann? Ja, in Schöneberg im Monat Mai heißt es, glaube ich. Schöneberg im Monat Mai? Schöneberg im Monat Mai. Aha. Ich kann das Lied ja nicht. Kannst du das eigentlich? Ich kenne es nicht. Ach, du kennst es nicht mal. Woher? Ich komme ja nicht aus Schöneberg. Kann ich es nicht. Können kann ich es nicht. Aber man könnte es ja trotzdem versuchen, vielleicht mal. Ja, meinst du? Ja klar, es gibt da ganz andere Dinge, die kann man überhaupt nicht und dann probiert man es aber trotzdem und so nach und nach klappen sie dann irgendwie doch. Warten. Naja, was weiß ich, also früher wollte ich zum Beispiel immer nicht so eine Frisur haben wie die inkontinenten Leute und hab dann versucht... Was sind denn inkontinente Leute? Ja, Leute, die hier von unserem Kontinent stammen, also Europäer. Achso. Jedenfalls fand ich immer so dieses afrikanische, das dunkle und gekräuselte, ja, und dann habe ich mir so kleine Lockenwickler genommen und dann hat das auch ganz gut geklappt, nachdem ich sie auch gefärbt hatte. Was? Die Haare. Ah ja. Ja. Es war ein schöner Herbst im Monat Mai. Ja, und jetzt weiter. Na, wichtig ist der Holi. Einfach probieren. Das war ein schöner Herbst im Monat Mai. Ein kleines Mädel war auch dabei. Siehst du, super. Na los, geht doch. Wenn ich das jetzt noch spielen könnte, oder? Das ist einfach mal eine Übungssache. Vielleicht sollte ich doch mal auch noch mal eine Platte machen. Ich singe ja schon immer kräftig. Meinst du eigentlich auch da nicht, wo die hier hoch mitsingen? Nee, der singt nicht mit. Der ist ruhig. Ja? Ruhe, zurückhaltende Wesen. Naja, wäre ich jetzt zwar nicht so sicher, aber kennst ihn ja besser. So sieht es aus. Au. Au. Aues. Ich pass auf mit die Stecker. Ach, die Scheiße. Hey, Leute. Da bist du ja wieder. Ja, ich dachte, ich kann ja meine Kumpels nicht einfach so im Stich lassen. Ja. Ach, du hast wieder mal gedacht. Ja, außerdem hatte die einzige coole Kneipe, die ich hier in der Gegend kenne, heute Ruhetag. Und da hat es auch noch angefangen zu regnen und ich hatte keinen Schirm dabei jetzt gerade. Aha. Aber, ey, bist du da böse, wenn ich damit überhaupt gar kein Mitleid habe? Ey, komm, fick dich mal. Komm, bin ich hier rein, schon nervst du wieder. Du nervst. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ey, ich bin nicht mehr in dem Alter, dass ich mich freuen würde, wenn mich jemand mit den Worten, ey, fick dich mal, begrüßt. Na toll, wieso denn? Unter den Bedingungen aber kann ich nicht arbeiten, ich verlasse sofort das Studio. Tschüss. Welches Studio? Tja, schon wieder vergessen, dass das hier eine Kneipe ist. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde, er muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zum völligen Außenseiter wird. Naja, immerhin, da, als du da weg warst, jetzt gerade ganz gut Musik mit mir gemacht, oder? Aha, ja, was denn für welche? Es war in Schöneberg im Monat Mai, hieß das Lied. Ah, schon wieder so eine Kinderkacke. Aha. Genau wie dieses Toni Siebzen, bitte komm. Das würde der am liebsten jeden Tag rauf und runter singen. Aha. Ich sieg jetzt ja nicht, wie hing das nochmal? Toni 17, bitte komm. Dann ruft der ganze Kinderchor. Ja. Ey, super, los, komm, das spielen wir mal. Was? Ja, logisch, aber punkmäßig so ein bisschen, los! Toni 17, bitte komm, ruft der ganze Kinderchor. Toni 17, bitte komm, ruft der ganze Kinderchor. Irgendwie semi-spannend. Das ist vielleicht ganz gut für deine Reputation bei Jürgen. Na ja, toll. Also ich werde ihm vorschlagen, dass wir das nächste Mal spielen. Arschkriecher. Der asoziale Start in die Zukunft. Nach den Nachrichten geht's weiter. Hey. So, heute nach den Nachrichten noch eine halbe Stunde Zusammenschnitt der Zusammenschnitte, da ist die Sendung vorbei. Und nächste Woche wird dann wieder kräftig telefoniert. Es ist eigentlich ganz einfach. Man nehme eine Kneipe und einen Wosch. Das Ganze wird forsch vermengt, ins Radio gepackt und rauskommt das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Wosch. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Morgen Abend in der Turnhalle Berlin-Friedrichshain. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de. Kneipe gegen Wosch. Fritz. Und das hört man. 0:32. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der bayerische Innenminister Beckstein hat Bedenken gegen das geplante Bleiberecht für geduldete Ausländer geäußert. Eine solche Aufenthaltserlaubnis dürfe erst gewährt werden, wenn der Betreffende einen Arbeitsplatz vorweisen könne, sagte Beckstein. Es dürfe nicht zu einer Belastung der Sozialsysteme kommen. Auch Niedersachsens Innenminister Schünemann kritisierte den Kompromiss. In Schweden hat es erneut einen Störfall in einem Atomkraftwerk gegeben. Der Reaktor in Ringhals musste abgeschaltet werden, nachdem in einem Transformator ein Feuer ausgebrochen war. Ein Unternehmenssprecher erklärte, Radioaktivität sei dabei nicht freigesetzt worden. In Italien wird es nun doch keine Tourismussteuer geben. Die Regierung von Ministerpräsident Prodi scheiterte im Parlament mit diesem Vorhaben. Touristen sollten in den Städten mit Abgaben zwischen 2 und 5 Euro pro Tag belastet werden. Und noch zum Sport. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin am Abend beim ERC Ingolstadt mit 1:4 verloren. Und Alba Berlin besiegte im Basketball ULEB Cup den belgischen Meister Ostende mit 69:18. Wetter. In dieser Nacht stark bewölkt. Gebietsweise gibt es etwas Regen oder Nieselregen. Das Ganze bei 8 bis 11 Grad. Und heute am Tag dann wolkig. Von Südwesten Auflockerungen und das Ganze beim milden 13 bis 16, in Berlin 15 Grad. Verkehr. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also mit ist übertrieben. Eher so zitiert im Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von David. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Der schneidet Sendung für Sendung für Sendung für Sendung mit. Nimmt dann die dämlichsten Sätze von mir raus. Baut daraus ein wunderbares Mini-Hörspiel, was man dann in der jeweils nächsten Sendung hören kann. Und wenn hier noch Mini-Hörspiele zusammen sind, dann wird ein großes Hörspiel draus. In dem befinden wir uns jetzt, heute. Und jetzt folgen die letzten 25 Minuten des asozialen Staates. Der asoziale Staat in die Zukunft. Der Zusammenschnitt der leider aus Sicherheitsgründen hiermit zur Satire erklärt werden muss. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich zum Beispiel, als er mich in beispiellos solidarischer Art und Weise zu einem kleinen Hartz-IV-Experiment ermuntert hat, dessen Tragweite sich zunächst allerdings kaum abschätzen ließ. Wir waren jetzt in Berns kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe Hartz-IV und waren auf der Suche nach coolen Songs, die wir mit unserer Band spielen könnten. Hey, das ging ja schnell. Ey, Jürgen, weißt du, was wir gerade gespielt haben? Toni 17, bitte komm. So sieht's aus. Super, das ist toll. Das einzig Tolle daran war unser absolut authentischer Punk-Stil. Nee, den finde ich gut. Wieso, wie würdest du das spielen wollen? Schön so bratschenmäßig. Das ist ja total langweilig, da wäre doch überhaupt kein Bruch mehr, überhaupt kein Widerspruch in der Geschichte. Ach echt? Na, aber. Wisst ihr, ich würde Avantgarde-Musik machen. Avantgarde? Das ist, wenn man Glück hat und keiner merkt, ist das wahrscheinlich nur die einfachste. Ja, muss es denn einfach sein? Und wenn wir uns auf Heavy Metal einigen? Heavy Metal wäre auch deins, so. Naja, ist ein Kompromiss und nur nicht so schwer, würde ich sagen. Ne? Glaube ich, ja. Naja, ich weiß nicht, aber Juten wahrscheinlich auch nicht so einfach. Oder machen ja so viele. Ja, aber dann auch eher so Punk-Metal, würde ich sagen. Achso, du wärst doch so ein Gitarrenverbrenner? Spinnst du? Und in die Anlagen? So was können wir uns denn leisten. Los jetzt auf die konventionelle erstmal. Gut. Universität, bitte komme. Ruf der ganze Kinderchor. Universität, bitte komme. Ruf der ganze Kinderchor. Geil. Ey, das war so gut, das könnte man so ja im Radio spielen. Naja. Ja, gründe einen Radiosender. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist ja nur, dass man welche finden muss, die hören. Was heißt hier, gründe einfach einen Radiosender? Wie soll denn das gehen? Naja, heutzutage kannst du ja zum Beispiel sogar Internetradio machen. Ja, auch schön. Ach, so eine unausgereifte Technik funktioniert da halt noch nicht. Wieso? Quatsch, wer hat denn dir das gesagt? Ja. Sag mal, du lässt dir aber auch jede Scheiße einreden. Das ist doch das nicht mehr, wie es früher war. Ja, aber man muss doch was aus den Dingen machen. Die Deutschen müssen optimistisch in die Zukunft schauen. Du kannst doch nicht von vornherein alles kaputt reden. Warum sind die Deutschen immer so pessimistisch? Ja, wir müssen einfach mal machen. Ja. Warum müssen die Deutschen immer so den Mund hinter uns haben, damit sie optimistisch in die Zukunft sein? Lass ja, doch alle. Man kann doch irgendwie alles, wenn man will. Deutschland muss Weltmeister werden. Ja, also machen wir jetzt ein Radio oder was? Ja, und am besten gleich ein Weltmeisterradio, okay? Ja, und was soll da laufen? Jede Menge Musik. Ja, aber nicht nur. Aber eben zum Beispiel sind wir mal Radio gespielt haben, oder? Ja, nee, aber vor allem... Ne? Warte mal, Was anderes auch noch, natürlich. Also außer Musik. Jürgen, du weißt doch immer sowas. Tja. Ach, es gibt doch immer, Ja, was denn? Ach, mir fällt's nicht ein. Mann. Aber vielleicht fällt jemand anders was ein. Ach, na ja, aber wenn dir nichts einfällt... Mensch, ist das ein Ärger. Naja, aber... Hast du einen Vorschlag? Wie wär's, wenn wir Sportradio machen? Ja, stimmt. Fußball ist doch zum Beispiel eine aktuelle Sache. So sieht's aus. Deutschland muss Weltmeister werden. Wobei ich jetzt nicht so eine Ahnung von Fußball hätte. Einer von euch? Nicht so eigentlich. Ja, ich auch nicht. Man könnte auch einen anderen Sport nehmen. Hauptsache, der Wortanteil wird größer. Ja, Wortanteil. Ja. Dann müsste man irgendwie vielleicht Wortsport machen. Wortsport klingt ja nicht uninteressant. Na, das ist ja eine gute Wortsport Idee. Wortsport ist ja schon ein total schönes Wort. Hast du auch so eine Liebe zu Worten? Ja, ich dachte also... Wie, hast du denn so Liebe? Hast du so auch... Also ich dachte eher... Ach, gibt's so Worte, wo dir das Herz so fehlt? Also wo man sagt, oh, ist das ein schönes Wort, da könnte man sich reinlegen. Hm. Zum Beispiel das Wort Badewanne. Oder Bier. Bier? Da könnte man sich reinlegen, ne? Ich schlage vor, wir probieren einfach mal. Lass uns mal einfach unser Radio improvisieren. Wie denn? Einfach so tun, als würden wir jetzt auf Sendung sein, wa? Genau. Gut. Was macht man jetzt? Jetzt machen wir nochmal eine schnelle, schöne Musik, oder? Hm. Roxanne. Kennt man doch noch, oder? Police? Kennt ihr wichtiger ist nicht so genau. Könnt ihr euch erinnern? Naja. Sag mal, ist es jetzt die Sendung, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Wir sind ja noch nicht in der Sendung, sondern das ist jetzt hier privat. Ja, aber ich denke, du wolltest... Oder machen wir jetzt hier erstmal, was hältst du davon, ein bisschen Musik? Und dann jetzt hier sendungsmäßig, aber richtig zur Sache. Ja, aber warten für Mucke. Aber was meinst du? What do you think? What do you think? Rinky Dink. Ja, what do you think? Rinky Dink. What do you think? Rinky Dink. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? I think Rinky Dink. Und Jürgen hat einen super tollen Reim gemacht, I think. Jürgen kann es, er hat einfach richtig drauf. Auf Druck reibt sich manches nur nicht Mikrofon. What do you think? Rinky Dink. What do you think? Rinky Dink. What do you think? Rinky Dink. What do you think? Rinky Dink. Mann, ist das schon wieder schlecht. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Dann wollen wir doch Radiosendung machen. Und hier aus dem Studio. Naja. Ja, das wäre vielleicht sogar noch lustiger. Nee. Wieso nicht? Hier ist ja total trist. Alle zu, alle düster. Warte, willst du Open-Air-Radio machen, oder was? Ja, warum nicht? Ist doch scheiße draußen, da regnet es dann und so was, alle. Du meinst also, entweder hier oder ja nicht. So sieht's aus. Finde ich nicht. Also ich würde echt zu Gott beten wollen, dass wir irgendwann mal einer Meinung sind. Wobei, das ist ja im Grunde gerade eine Situation, wo man denken sollte, dass Beten da nicht hilft. Ja, du weißt schon, was ich meine. Wieso, was meinst denn du? Betest du eigentlich so regelmäßig? Also jetzt so, sagen wir, so normal beten, so dass man wieder so, lieber Gott, segne das, was du uns beschert hast, oder irgendwie so? Ich bin Atheist, das weißt du doch. Ich bin ja auch Atheist. Ja, also es geht ja jetzt irgendwie nicht darum, ob oder ob nicht, sondern trotzdem kann ich hin und wieder sagen, lieber Gott, mach, dass morgen schönes Wetter ist. Und das kannst du echt sagen? Ja. Und das funktioniert ja jetzt dann wirklich schönes Wetter? Ja. Ehrlich? Ja, klar. Ja, Mensch, Bert, da können wir ja doch von draußen Radio machen. Ja, wenn es so ist, wenn es nicht regnet. Ja, siehst du? Hey Mann, dann sind wir ja doch mal einer Meinung. Na denn? Ey, mit Grandezza raus. Ja, mal wieder ein bisschen frische Luft. Ach, draußen sein ist doch immer wieder herrlich. Ja. Aber sowas ist ja nicht immer so. Ja, wann denn nicht? Naja, draußen sein ist zum Beispiel nicht so schön, wenn du als Fußballmannschaft an einem Turnier wieder WM teilnimmst und dann irgendwie relativ früh draußen bist. So. Gemeine Sitte. Ja, Deutschland in der WM gegen Italien rausgeflogen. Na, immerhin haben sie den dritten Platz gemacht. Also mir würde Bronze auch reichen. Ja, also ich mag's Gold. Mag's Gold? Ja. Ist doch schwul. Ja, lass ihn doch schwul sein. Na und? Vor allem, wieso wirst du denn jetzt hier gleich sexistisch? Ja, warum nicht? Also. Was war denn daran jetzt sexistisch? Ist auch total dümmlich. Ist überhaupt nicht dümmlich. Also ich würde sagen, ihr verwechselt da ein bisschen was. Kennst wahrscheinlich persönlich überhaupt keine Schwulen. Ja, klar. So wirklich, da muss ich reden. Ich hab einen Freund, der mir mal total auf den Arsch schaut. Ah, ja, und sagt, ja. Guck mal, hier mal drei Schritte vor mir. Echt? Das wird es ja wohl aber ohne Unverschämtheit so was. Ja, also ich leide nicht darunter. Meinst du, ich müsste jetzt eine Klage wegen sexueller Belästigung machen oder was? Ja, logisch. Wieso denn? Er kann doch nicht einfach so was Sexistisches sagen. Was soll denn der sonst sagen? Soll der mich wegen meiner klaren Aussprache loben oder was? Ja, logisch. Das ist doch Blödsinn. Das ist ja kompletter Blödsinn. Hast du dir aber gerade ausgedacht? Das ist doch schön, wenn er sagt, guck mal, jemand einen Schritt vor, ich will auf den Arsch kicken. Was ich sagen wollte. Dann sag ich, du spinnst du? Dann sagt er, nee, meine ich ernst. Na und dann? Ja, und dann tue ich ihm den Fall. Das ist ja wohl das Sexistische, was ich je gehört habe. Ja und, was ist denn gegen sexistisch zu sagen? Das ist doch schön sexistisch. Jetzt sag doch auch mal was, David. Wovon Jürgen berichtet, fällt deshalb nicht unter den Begriff Sexismus, weil sein schwuler Kumpel ihn ja gar nicht wegen seines Geschlechts diskriminiert, sondern ihn ganz im Gegenteil sogar mit Lob bedenkt. Ach so. Und nicht jede als anzüglich empfundene Bemerkung mit sexuellem Inhalt ist diskriminierend oder benachteiligend, was aber notwendige Bedingung für sexistisches Verhalten wäre. Sexismus hat also viel weniger mit Sex als mit Geschlechterrollen zu tun. Ich sag mal, wenn wir jetzt hier schon auf Sendung wären, dann wäre das ja das absolute... Wie heißt denn das? Ach so, du meinst... Bildungsauftrag. Genau, Bildungsauftrag hätten wir schon mal. Mann, stimmt, das ist ja absolut großartig. Mann. Vorsichtig. Ja, ich sag jetzt Mann. Ja, warum überhaupt? Das heißt doch Manometer und nicht Frauometer. Der Bildungsauftrag besteht darin, den Leuten klarzumachen, dass sie sich selber Gedanken machen müssen. Worüber? Ja, überleg doch mal. Ja, mach ja Bildungsauftrag. So, ja. Vielleicht darüber, warum die Telefonzellen auf einmal so schwul und rosa haben müssen. Ja, zum Beispiel. Nö, das klingt doch richtig sexistisch. Wieso? Naja, schwul und rosa stimmt doch nicht. Nein, es ist sexistisch, weil er auf diskriminierende Art und Weise die Schwulen mit der Telekom in Verbindung bringt. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, glaube ich, schon. Ist ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, die Kuttner-mäßige Christina Aguilera oder so hat. Ach so. Ja, genau. Aber ich meine, kann ja nicht alle sexy klingen, weil sexy ist, oder? Na eben, kick da die an. Polizei ist doch nicht sexy. Nee? Aber war hier nicht bei diesen Village People auch immer so ein Polizisten-People? Ja, aber es hat ja also... Und wieso gehen die da jetzt in Tabakladen drin, die Polizisten? Aha. Ja, warum nicht? Ist ja interessant. Interessant ist erschreckend. Wieso ist das erschreckend? Ja, ich würde auch mal sagen, es ist mal wieder eine von diesen Zigarettenrazzien. Mein lieber Scholli, arme Deutschland. Was für Zigarettenrazzien? Na, weißt du nicht, ist doch hier ein Teil von diesem Diskriminierungsprogramm gegen Raucher. Ich? Gar nicht von dir. Kommt doch so weit, dass ich aufhöre zu rauchen. Ja, früher oder später. Hast du eigentlich mal geraucht? Dicke? Nee. Schick und rauchen. Ja, den musst du wohl nicht so anheben. Ist ja, okay, eine Kunst. Das ist ohne Spur. Und? Ja, was heißt hier und? Ich hab ja mal geraucht. Da hat man ja so einen irren Geschmackssinn, wa? Und Geruchssinn und riecht alle zu toll. Willst du rauchen? Für nicht rauchen. Das kann aber auch seine negativen Seiten haben. Man muss früh nicht husten. Wieso? Hey Mann, ist doch ganz geil, wenn man früh nicht husten muss. Ja, mach ich ja aber auch nicht. Wieso hustest du früh nie? Warum denn nicht? Weil nur weil du Nichtraucher bist, Drecker Nichtraucher. Es tut mir leid. Mann. Ich bin interessiert, ob da gleich jemand abgeführt wird. Na. Warum denn? Ich weiß ja nicht, was Tabakkindern normalerweise zur Last gelegt wird. Ah. Vielleicht Anstiftung zu gesundheitsgefährdendem Verhalten. Oh Gott! Ah, ich glaube, die sind da nicht mehr ganz so zimperlich mittlerweile. Das wird ja auch nicht bei den Tabakhändlern bleiben. Ja.

die Dings, die Sahne auf der Erdbeertorte. Ja, aber ich muss zu Hause sein. In der allergrößten Not frisst der Teufel die Wurst doch ohne Brot. Ja, und was zeichnet jetzt deine Person aus, dass du meinst, ein hohes Trostpotenzial zu haben? Voll der Ostler. Wieso verstehe ich nicht? Womit willst du denn jetzt begründen, dass die Ostler so ein hohes Trostpotenzial haben? Mit der neuen Weltsicht. Was? Dass 25% der Ostler der Unterschicht zuzurechnen sind. Ach so, ja. Hast du doch mitgekriegt? Ja klar, Mann. Ich aber nicht. Wurden neue Hartz-Gesetze erlassen oder was? Nein, nee. Da gibt's jetzt eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Zum Thema Unterschicht. Die hat einen neuen Begriff. Die hat nicht Unterschicht gesagt, sondern Beck hat Unterschicht gesagt. Dieser Schnuffel. Und aber bei der Friedrich-Ebert-Stiftung heißt es Prekariat. Genau. Statt Proletariat. Die Unterschicht heißt jetzt Prekariat. Ich kenne nur Prälat. Und worauf bezieht sich das? Auf prekäre Lebenssituationen, prekäre Arbeitsverhältnisse. Darfst du das Wort schon mal, oder ist es jetzt... Nee, ist echt eine Erfindung. Ist aber eine super Erfindung, finde ich. Prekariat finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich besser als Unterschicht. Klingt geheimnisvoller. Wobei Unterschicht ist natürlich auch klasse. Ja, Unterklasse sagt man aber auch. Da haben wir ausgerechnet Unterschicht. Im Osten 25%, im Westen 4%. Also hast du jetzt als Ostler 25% Unterschichtsanteil? Genau. Und was ist daran jetzt so tröstlich für Wolle? Naja, Wolle ist Westberliner. Ja und? Naja, die Westler haben weniger Prekariatsanteil. Ja, nur 4%, aber verstehe ich immer noch nicht. Naja, so kann er sich glücklich schätzen, im Schnitt weniger Unterschicht zu sein. Ja und? Ja, warum soll denn Unterschicht abwertend sein? Warum soll es ein negativer Begriff sein? Warum du sagst doch, man kann ihn damit trösten. Ach so. Ja, außerdem will ich auch Ostler, dann könnte ich ihn ja auch trösten. Genau. Wobei ich ja eher Mittelschicht bin eigentlich. Naja. Du bist im Grunde auch Prekariat bist du nicht, aber in prekären Arbeitsverhältnissen bist du. Prekäre Arbeitsverhältnisse? Naja, das nennt man so. Mhm. Ich ja auch. Ja, und was heißt das genau? Na, dass man nicht genau weiß, was morgen ist. Weiß doch eigentlich keiner. Was wird morgen sein? Oder? Ja. Heute hat man einen Job gehabt, morgen... Hat man zwei. Hat man zwei, übermorgen hat man wieder keinen mehr. Klar, sondern Hartz IV. Hartz IV, Hartz V, Hartz VI, Hartz VII, Hartz ab. Ja, so sieht's mal aus. Ja. Prekär. Aber hey Mann, als Hartz IV-Empfänger bin ich doch eigentlich überhaupt nicht in einer prekären Situation, oder? Nee. Ich meine, was ist so sicher wie Hartz IV? Ach so, ja. Du bist ja schon begabter Begriffsstreiter, oder? Ja, wieso? Wie würdest du dich denn einschätzen? Hohe Mittelschicht? Naja, nee. Unsere Mittelschicht? Nee, höchstens außer Unterschicht in eine unprekäre Schicht gewechselt. Zu Hartz außer IV Unterschicht also. Hochgearbeitet in die Mittelschicht? Nee, in der Hartz-IV-Schicht natürlich. Dann bist du doch Unterschicht. Wir sagten aber zum Beispiel, dass Wolle nicht eigentlich auch Unterschicht ist. Nein, kann nicht sein. Wieso? Naja, ist aus dem Westen, kommt aus gutem Hause. Also erstmal nichts, worüber zu klagen wäre. Ja, und wird aber offensichtlich gerade kriminell. Aus Geldgier? Ja, na klar. Das ist natürlich typisch Oberschicht, logisch. Ach so. Naja, wobei, wer weiß. Rufen doch jetzt einfach mal an, Jürgen. Den Typen anrufen, never! Wieso jetzt auf einmal nicht? Ja, das ist eine Arschgeige. Ja, aber bisher ist ihm noch nichts bewiesen. Genau, hat man nicht so eine große Klappe hier. Ja, warum nicht? Ja, also... Sie kann es mir erlauben, hin und wieder mal eine große Klappe zu riskieren. Ach, du spinnst doch. Komm, jetzt rufen wir an. Lass uns abends telefonieren. Nein, jetzt? Gut. Na bitte, es geht doch. Bin ja mal gespannt, ob er in Untersuchungshaft sitzt oder so was. Tja. Ja, darum geht's ja nicht. Naja. Hallo Kuttner, ich bin's, Wolle. Hallo! Ich wollte mal... Ich hatte ein bisschen Stotter, das liegt daran, weil ich so ein bisschen... wie heißt das nochmal? Erkältungstee getrunken habe. Hm. Ich wollte mal fragen, was denn eigentlich los ist. Ich weiß nicht, an was das lag. Jedenfalls kam hier die Polizei einmarschiert. Ja. Und ich hatte auch einen Gast. Jedenfalls haben die mir unterstellt. Ja, dass mein aber Gast, ist doch schön, wenn man unter Menschen ist, oder? Dass mein Gast, der angeblich mit einem Messer auf den Nachbar zugegangen ist. Und das stimmt ja nicht. Ja. Und was machst du denn da, lieber Freund? Ein riesen Tamtam hier bei mir in der Bude. Die Polizei, die haben mich auch in Handschellen genommen und ich musste das Radio ausmachen. Ah. Haben sie mich zu der Blutsenkung gefahren. Ich weiß ja nicht, in der Perleberger Straße. Also Polizei, die Goldene Acht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kennst du das, Goldene Acht? Nee. Du bist ja kein Bandit, Kuttner. Genau. Wenn man verhaftet wird, dann kriegst du die Goldene Acht. Jedenfalls, ich will jetzt kurz und knapp machen. Dann haben wir eine Blutsenkung gemacht. Mein Kumpel hat 1,9 Promille gehabt und ich habe 2,4 Promille gehabt. Na, ist eine gute Leistung, sagt ihr. Und dann? War ich im Krankenhaus und habe so eine, ich weiß ja nicht, wie ich das dir erklären soll. Ich habe so eine ach, wie nennt man das? Entgiftung nennt man das. Echt? Das heißt Entgiftung, wenn man so viel Schnapsflaschen trinkt, wisst ihr? Ja. Also wenn man, du weißt ja, Alkoholmissbrauch. Ja. Jedenfalls war ich im jüdischen Krankenhaus und habe mich entgiften lassen. Aber da haben sie auch festgestellt, das liegt nicht am Alkohol, sondern das liegt an den Nachbarn, haben sie festgestellt. Aha. Also ich bin nicht Alkoholiker, sondern ich bin auch psychisch nicht auch psychisch krank, sondern das ist einfach die Umgebung. Aber du klingst, wie wenn du Trost brauchst. Also Trost hatte ich zum Beispiel, nicht den Jackpot geknackt habe am Wochenende davon 37 Millionen Euro oder was. Okay, 37 Millionen im Jackpot zu gewinnen, ist auch nicht schlecht. Aber jetzt. Ich sag jetzt mal was ich total ungern sage und total selten sage, was meine Art eigentlich nie ist. Aber das muss, glaube ich, an der Stelle mal gesagt werden. Arschloch! Jürgen! Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie redest du denn mit Wolle? Was hab ich denn gesagt? Naja, Arschloch. Ja. Nur weil er gerne mal im Lotto gewinnen würde. Was doch völlig legitim ist. Es ist doch einfach nur ein Versuch. Der Versuch, dem drohenden Unterschichtdasein zu entgehen. Ja, genau, natürlich. Sag mal, du bist aber hier auch mit der Verschwendung groß geworden, oder? Du kannst doch niemandem verwehren, dass er auch mal ein bisschen zu Geld kommen will. Es gibt doch keine Obergrenze. Wir wollen jetzt doch auch bloß ums Überleben. Ja. Leben? Ja. Nee, Leben ist was anderes als Überleben. Kommt jetzt schon wieder so eine Korinthenkackerei, oder? Überleben ist ja jetzt gewissermaßen gerade so, die Oberkante der Unterlippe über die Wasseroberfläche zu halten. Das ist Überleben. Ja, und Leben? Ist da sitzen, ein Caipirinha in der Hand, die Sonne brutzelt auf dem Bauch und vor einem liegt der Swimmingpool. Das ist Leben. Ach so, das ist ja viel besser. Na, muss man aber auch was zu tun. Ach so, du meinst, Hartz IV reicht nicht? Na, das hättest du ja wohl gerne so gedacht, wa? Naja. Unterschicht werden ist nicht schwer, Unterschicht sein dagegen sehr... Oh, Mann! Oh. Also ich habe mir das alles schon ein bisschen anders vorgestellt gehabt, muss ich schon zugeben. Mit Hartz IV? Ja. Also ich hätte auch gedacht, man könnte ein bisschen mehr erreichen mit Hartz IV, wisst ihr? Ja. Kommst du irgendwie überflüssig vor? Ja, auch. Ja. Aber vor allem, was die Lebensperspektive angeht, komme ich damit nicht so ganz klar. Ja, da bräuchtest du am besten, wenn man dir eine Hortnerin zur Seite stellen würde, oder? Ja, meinst oder du? Oder irgendeine andere Erzieherin oder sowas. Naja, oder ich mache eben wieder meine Kundenbetreuung da bei Karstadt. Was ist denn Kundenbetreuung? Kundenbetreuung ist ein Callcenter in Irland. Ach so, echt? Klingt ja auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch gehört, dass Irland irre prosperierend sein soll zurzeit. Schön grün ist es auch, habe ich gehört. Außerdem kannst du doch noch wie irre shoppen gehen. Ja, vielleicht soll ich einfach nach Irland auswandern. Na, ist doch mal eine Maßnahme. Aber da brauche ich doch dann wahrscheinlich extra so Papiere oder sowas, oder? Ja, kannst du ja das machen lassen. Und wenn ich die nicht kriege, fälsche ich die einfach, oder? Ja, klar, musst du irgendwie eine Vorlage haben. Und dann macht man ein Foto, dann bearbeitet man ein bisschen Photoshop und so und so und so und so. Grundsätzlich geht das wahrscheinlich. Schon. Ich habe mal gehört, die haben da kein Berliner Kindle, aber dieses Guinness-Bier, das soll auch sehr gut sein. Ist aber nicht so billig, schon ja nicht in den Pubs oder wie die Kneipen da heißen. Ach so. So teuer sind die ja nur nicht. Ja, außerdem kann man sich auch mal ein bisschen zurückhalten. Ja, so sieht's aus. Die Entscheidung war klar. Ich wollte nach Irland ausreisen. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben war also Flucht das probateste Mittel, einem Missstand mit 3S in der Mitte zu begegnen. Ich fand sogar heraus, dass ich gar keine besonderen Papiere brauchte und dass ich sogar von Anfang an einen vergleichsweise extrem hohen Satz Sozialhilfe bekommen würde. Natürlich nur in dem Fall, dass ich doch mal gerade keinen hochbezahlten Callcenter-Job haben sollte. Tschüss! Viel mehr bleibt mir auch nicht zu sagen als Tschüss. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Dann ist wieder ein regulärer Sprechfunk mit Anrufen, mit Reden. Hier geht's gleich weiter mit dem Night Flight. Und ich wollte mich mit den Worten von David verabschieden. Tschüss! Sacht die Türe zu.